Omega Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Omega Tau Ausgabe. Dieses Mal geht es wieder um die Eisenbahn. Ihr erinnert euch bestimmt noch an die Episode zur Trax, die mir auch persönlich sehr viel Spaß gemacht hat, da ich würde mich jetzt nicht als Eisenbahnfanatiker bezeichnen, aber ich finde es schon ganz spannend. Ja, in dieser Episode geht es ein bisschen mehr um Theorie, um Konzeptionelles, und zwar geht es um Eisenbahnsicherungstechnik, also sprich um die Frage, wie sichergestellt wird, dass bei der Eisenbahn nichts passiert, zumindest in den allermeisten Fällen. Wir erinnern uns ja alle an das Unglück vor nicht allzu langer Zeit. Diese Episode ist auch ein schönes Beispiel dafür, ja, wie es einfach auch zu interessanten Episoden kommen kann. Oliver Lemke, unser Gast heute, ist auf mich zugekommen und hat gemeint, er hätte in der Trax-Episode gehört, dass ich gerne was machen würde zur Eisenbahnsicherungstechnik. Und da er in diesem Bereich arbeitet, hat er eben vorgeschlagen, dass wir das vielleicht gemeinsam machen könnten. Das haben wir dann auch getan. Und ich finde, das Ergebnis ist klasse. Und insofern, wenn ihr auch Ideen habt vielleicht oder Leute kennt oder selber interessante Themen zu vermitteln habt, dann sagt mir doch einfach Bescheid. Vielleicht können wir sowas öfters machen. Geht dann gleich los. Oliver wird sich gleich selber vorstellen. Eine Sache noch. In der Zwischenzeit habe ich es tatsächlich auch geschafft, endlich mal auf einer Lok mitzufahren. Das heißt, in der nächsten Episode werden wir uns dann diesem Thema Lok, Zug, Eisenbahn nochmal aus Perspektive des Lokführers zuwenden. Hat Spaß gemacht. Gut, jetzt aber wie immer geht's erstmal damit los, dass sich Oliver vorstellt. Mein Name ist Oliver Lemke. Ich bin Eisenbahningenieur, wo es diese Ausbildung eigentlich so gar nicht gibt. Ich habe Bauingenieurwesen studiert an der TU in Braunschweig, habe mich aber sehr bald schon nicht mehr für das Bauen, sondern für die Eisenbahn eigentlich interessiert oder hatte das immer schon im Hinterkopf. Mhm. Und habe mich dann in meiner Studienfachrichtung auch in Richtung der Eisenbahn weiterentwickelt. Habe also entsprechende Vertiefungsfächer gewählt, meine Diplomarbeit in dem Bereich geschrieben und bin dann nach der Uni an einen Lehrstuhl in Braunschweig gegangen als wissenschaftlicher Mitarbeiter und habe dort in der Forschung, in der Lehre gearbeitet, auch meine Doktorarbeit geschrieben und bin dann nach dieser Zeit zu einem mittelständischen Unternehmen in Berlin, dass sich auch mit der Eisenbahn beschäftigt, also bin der Eisenbahn immer treu geblieben. Mhm. Und heute machst du mehr oder weniger Software, mehr oder weniger, also mehr so auf der konzeptionellen Seite und baust keine Gleise? Nee, Gleise bauen wir nicht. die EDV oder die Computertechnik war immer so das zweite Thema, was mich sehr interessiert hat. Und bin heute bei einem Unternehmen, was Software Engineering macht und System Engineering. Es geht also darum, insbesondere, wie kann man Anforderungen an Systeme so formulieren, dass sie eindeutig und klar sind und das eben im Bereich des Eisenbahnwesens. Okay. Was wir heute vorhaben, ist das Thema Eisenbahnsicherungstechnik, so ist, glaube ich, der offizielle Begriff, ein bisschen zu beleuchten. Das ist natürlich ein relativ komplexes und verzweigtes Thema. Und wir werden versuchen, das Ganze relativ systematisch anzugehen. Ihr könnt dann hinterher selber für euch entscheiden, ob wir das geschafft haben oder nicht. Wollen wir vielleicht mal ganz kurz einen 10.000 Fuß Überblick geben, welche Struktur wir dem Ganzen sozusagen gegeben haben, genau, um dann nachher da auch durchzulaufen? Also es ist so, die Eisenbahn erscheint für viele Laien, die von außen so drauf schauen, nicht viel anders als der Straßenverkehr. Sie stellen sich Züge irgendwie als große Autos vor, die irgendwie fahren. Die Eisenbahn funktioniert aber, wenn man es weiß, doch sehr anders. Aus dem Grund ist es sinnvoll, wie du gesagt hast, mal ein bisschen hochgehen und draufschauen, was macht denn die Eisenbahn, was ist denn das Besondere daran. Und die Idee wäre, dass man zunächst einmal die wesentlichen Grundeigenschaften dieses Systems Eisenbahn beleuchtet. Das sind zwei wesentliche. Und dass man daraus ableitet, wie sich bestimmte betriebliche Prozesse entwickelt haben. Die Eisenbahn ist ja auch ein sehr altes System. 175 Jahre hatten wir in Deutschland die Eisenbahn letztes Jahr, sie ist noch ein bisschen älter. Das heißt, es haben sich über die letzten 150 Jahre eigentlich sehr viele bestimmte Prozesse aus diesen Grundeigenschaften ergeben, die bis heute Bestand haben. Mhm. Also viele Dinge, die heute in moderner Technik realisiert sind, basieren auf denselben Ideen wie vor 150 Jahren. Ja. Das wäre so der zweite Schritt. Und der dritte Schritt wäre meiner Meinung nach, dass man mal auf den aktuellen Stand schaut. Was sind bestimmte technische Realisierungen, die es heute gibt. Wie funktioniert denn das heute wirklich? Und am Schluss kann man vielleicht noch ein paar Punkte aufgreifen, die auch so eben aus Richtung moderner Informationssysteme und digitaler Technik ganz interessant sind, also so europäisch vereinheitlichte Zugbeeinflussung, Betriebsführung. Das sind vielleicht noch ein paar Themen, die man am Schluss nochmal im Detail sich anschauen kann. Genau. Vielleicht noch kurz zwei Dinge, bevor wir so richtig loslegen. Zum einen haben wir schon mehrere Episoden gemacht in diese Richtung. Zum einen hatten wir die Episode über die Trax E-Logs. Ich weiß gerade nicht mehr, welche Episode das war. Und zum anderen haben wir in der Episode über den Gotthard-Basistunnel natürlich auch ein bisschen über Eisenbahntechnik geredet. Der Begriff ETCS ist da schon mal gefallen. Genau. Das heißt also, wenn der ein oder andere sozusagen die Episoden in der Reihenfolge unserer Aufnahme anhören will, dann wäre das jetzt der Zeitpunkt abzuschalten und die anderen zuerst anzuhören. Das andere, was ich noch kurz erwähnen wollte, ist, wir nehmen das auf heute am 2. Februar und vor ein paar Tagen hat es ja diese Zugkollision gegeben in der Magdeburger Börde und die Ursachen sind da noch nicht klar zu dem Zeitpunkt, dass wir das hier aufnehmen und wir werden uns da jetzt auch nicht groß an den Spekulationen beteiligen. Ne? Das würde ich vorschlagen, denn auch wenn Zeitungen und Medien immer schnell sind mit Unfallursachen, also die eigentliche Ursachenforschung dauert gerade bei der Eisenbahn recht lang und man sollte dem auch nicht vorgreifen, weil viele Dinge vielleicht doch nicht so sind, wie es am Anfang schien. Genau. Also, fangen wir an, sozusagen mit dem ersten Abschnitt oder dem ersten Schritt, Grundeigenschaften des Systems Bahn. Und für mich als Laie, aber Interessiertem, du hast vorhin schon gesagt, ähnlich wie das Auto, die Schiene ist sicherlich schon mal anders. Also ein Zug kann nicht ausweichen. Genau. Die erste wesentliche Grundeigenschaft, die die Bahn so anders macht, weswegen man auch häufig vom eben spurgeführten Verkehr spricht, ist eben die Spurführung. Das bedeutet nichts anderes, als dass das Fahrzeug aufgrund der Ausgestaltung der Räder und der Fahrweg, die Schienen, so aufeinander abgestimmt sind, dass Fahrzeug und Fahrweg kraftschlüssig miteinander verbunden sind. Einfache Erklärung, das Fahrzeug muss diesem Fahrweg folgen. Es kann nicht ausweichen, es kann nicht selber bestimmen, wo es hinfährt, sondern es folgt immer den Schienen, dem Verlauf der Schienen. Und das eben auch da, wo sich Schienen verzweigen können, das sind die Weichen bei der Eisenbahn. Auch hier kann nicht das Fahrzeug entscheiden, ich möchte jetzt links rumfahren, ich möchte rechts rumfahren, sondern die Weiche als Teil des Fahrwegs muss in der richtigen Lage liegen. Also die muss links liegen oder rechts liegen und dann folgt der Zug sozusagen passiv dieser voreingestellten Lage. Das ist so der erste wesentliche Besonderheit bei der Eisenbahn. Das heißt also auch sozusagen, das Fahren des Fahrzeugs besteht in einer Kombination aus dem, was das Fahrzeug tut und dem, was der Fahrweg tut. Das muss aufeinander abgestimmt sein und dadurch ergeben sich ganz andere Anforderungen an die Sicherheit natürlich auch dann später. Man kann fast sogar sagen, dass ein Großteil der Funktionalität bei der Eisenbahn fahrwegseitig ist. Also sehr vieles ist fahrwegseitig. Man kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen, wie wenn man mal bei Audi also bei einem großen Kraftfahrzeughersteller irgendwo ist und sieht diese Fertigungsstraßen, wo die Autokarosserien so an solchen Armen hängen und so durch die Fabrik gefahren werden. Ja. So ist das vom Prinzip bei der Eisenbahn. Ja, der Fahrweg ist fix eingestellt, fahrwegseitig, der Zug folgt dem Passiv. Mhm. Die andere Sache ist, dass wir im Gegensatz zur Straße ja auch nicht jetzt irgendwie Gummi auf Beton haben, sondern Stahl auf Stahl. Und der Haftreibungskoeffizient, kann ich mir vorstellen, ist zumindest unter bestimmten ungünstigen Bedingungen eine ziemliche Katastrophe. Der ist nicht nur unter ungünstigen Bedingungen eine ziemliche Katastrophe, der ist auch bei idealen Bedingungen, 20 Grad im Sonnenschein, nicht sehr hoch. Also Stahl auf Stahl hat einen niedrigen Haftreibungskoeffizient, viel niedriger als Gummi auf Asphalt zum Beispiel. Mhm. Und bei schlechten Bedingungen, also gerade bei so beginnendem Niederschlag, wenn es länger trocken war und dann nass wird oder bei Nebel, der sich niederschlägt, wird es nochmal sehr viel schlechter. Und das hat zwei Auswirkungen, eine positive. Dadurch, dass man wenig Reibungsverluste hat in der Bewegung des Zuges auf dem Fahrweg, kann man sehr hohe Lasten bewegen. Das ist der Grund, warum man mit der Eisenbahn überhaupt Züge mit 10.000, 15.000 Tonnen Gewicht fahren kann. Und auch mit einer höheren Achslast. Genau, richtig. Man kann eben Achslasten bis zu 30 Tonnen haben in bestimmten Bereichen. Das geht halt auf der Straße nicht. Der Nachteil ist natürlich, dass man in dieser Kontaktstelle zwischen Rad und Schiene eben auch sehr wenig Kraft übertragen kann. Sprich, Beschleunigungs- und Bremsvorgänge sind relativ träge. Beim Beschleunigen ist das halt lästig im schlimmsten Fall, aber beim Bremsen ist es ein echtes Problem. Also bei der Eisenbahn erzielt man auch unter guten Bedingungen relativ lange Bremswege. Und das führt zu besonderen Maßnahmen, die man dann treffen muss. Ja. Auf der anderen Seite, du hattest vorhin schon gesagt, der Vorteil der Achslasten und auf der anderen Seite natürlich auch eine relativ geringe Energie, um den Zug auf einer bestimmten Geschwindigkeit zu halten. Genau, also dadurch, dass die Rollreibung halt auch entsprechend gering ist. Genau, die ist sehr niedrig. Na? Also ich weiß nicht, ob das im Trax-Podcast von dir kam, es glaube ich auch schon vor. Also eine moderne Elektrolok, die 85 Tonnen wiegt und die auch eine sehr geringe innere Reibung hat in den mechanischen Teilen. Aber auch die Reibung zwischen Rad und Schiene ist so niedrig, dass man diese Lok wegschieben kann. Ja. Also da kann man, ein Mann kann so eine schwere Lok wegschieben. Und wenn irgendwo in einem Gleis nur ein leichtes Gefälle drin ist, das muss man nicht mal sehen können, rollen auch Wagen weg. Und das kann halt unter Umständen wirklich ein Problem werden. Kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf bei einigen sicherungstechnischen Besonderheiten. Also die Rollreibung ist sehr gering und damit leider auch die Haftreibung beim Bremsen und Beschleunigen. Ja. Wenn also ein Zug eine Vollbremsung machen sollte, dann ist es mit blockierenden Rädern, nein, oder? Nicht? Auf gar keinen Fall. Also dann wird es noch schlimmer. Wird es noch schlimmer, genau. Das ist genau wie beim Auto, dass blockierende Räder einen noch niedrigeren Haftbeiwert haben und eben noch einen längeren Bremsweg verursachen. Und jetzt kann man sich vorstellen, was passiert, wenn auf einem Rad halt 15 Tonnen liegen im schlimmsten Fall und das Rad blockiert, dann wird es sehr schnell flach an der Stelle. Das kennt man vielleicht, wenn man am Bahndamm steht und Züge vorbeifahren, die so ein rhythmisch schlagendes Geräusch von sich geben beim Vorbeifahren, dann haben die so eine Flachstelle. Dann hat das Rad irgendwann mal blockiert beim Bremsen, auch wenn es nur kurz ist. Das will man vermeiden, auf jeden Fall. Also Züge haben schon viel früher als Autos eigentlich so eine Art ABS gehabt. Mhm. Okay. Um genau das zu verhindern. Okay. Und trotzdem sind die Bremswege lang, vielleicht als Richtwert. Das unterscheidet sich sehr von der Art der Züge und von der Geschwindigkeit, aber so 1000 Meter ist mal ein guter Wert, mit dem man reingehen kann, um sich so eine Vorstellung zu vermitteln. Als Bremsweg. Beim Bremsweg, genau. Also selbst wenn man eine Schnellbremsung macht, wenn man den Zug versucht, in schnellster Art und Weise zum Stehen zu bringen, braucht man, wenn man über ernsthafte Geschwindigkeiten redet, also so 160, sagen wir mal, braucht auch ein Zug, der sehr gut bremst, 1000 Meter, bis er steht. Mhm. Und das ist eine Distanz, die der Lokführer nicht überblicken kann. Das heißt, da kommen wir jetzt schon so zu der ersten Auswirkung. Man kann die Distanz, in der ich einen Zug zum Stehen bringen muss, nicht übersehen. Das heißt also konkret, ich kann nicht, wenn ich die rote Ampel sehe, anhalten, sondern ich muss vorher gewarnt werden, Vorsicht, rote Ampel. Ja, genau. Vielleicht noch einen Schritt zurück. Also die Ampeln wären ja auch schon eine technische Lösung. Bei der Eisenbahn heißen sie übrigens Signale. Ja, ja, schon klar. Das wäre ja auch schon eine technische Lösung. Aber das, was man jeden Tag im Straßenverkehr zum Beispiel macht, man fährt auf einer Bundesstraße und vor einem fährt ein langsamer Laster. Mhm. Was macht man? Man kommt über eine Kuppe und sieht das, dann wird man langsamer und fährt eben auch langsamer, dass man dem nicht hinten reinfährt. Mhm. Oder wenn vor einem ein Auto liegen geblieben ist, versucht man vor dem Auto anzuhalten. Und das könnte ein Lokführer halt nie. Wenn der auf einer Strecke fährt und sieht vor sich einen anderen Zug, der viel langsamer fährt oder der dort steht, könnte er nie anhalten. Ja, ja. Das heißt, also das geht schon mal nicht. Man kann nicht auf Sicht fahren, wie wir es beim Auto machen. Mhm. Das heißt also, man braucht sein eigenes privates Gleis. Da muss es quasi Freigaben für Gleisabschnitte geben. Genau. Da kommen wir jetzt schon vielleicht zu dem zweiten Punkt. Also das waren die beiden Systemeigenschaften, Spurführung und niedriger Haftbeiwert mit langen Bremswegen. Ja. Und das hat man sehr früh schon gemerkt. Früher fuhren die Züge sehr langsam in der Anfangszeit der Eisenbahn. Da warnte man ja noch, dass 30 km/h den Menschen umbringen würden. aber trotzdem hat man dieses Problem recht bald erkannt und musste sich was einfallen lassen. Und da hat man so eine Reihe von betrieblichen Prozessen sich überlegt, wie man diesen Systemeigenschaften Rechnung tragen kann. Und das erste, einfachste ist vielleicht der sogenannte Folgefahrschutz. Das ist genau das, worüber wir gerade schon gesprochen haben. Ich fahre zweigleisige Strecke, fährt man üblicherweise rechts und auf der rechten Seite fahren nun alle Züge in die gleiche Richtung. Ja. Und nun muss ich durch irgendeine Methodik sicherstellen, dass sich die in dieselben Richtung fahrenden Züge nicht gegenseitig ins Gehege kommen. Das heißt, wenn einer langsamer fährt oder am Bahnhof stehen bleibt, muss ich irgendwas tun, dass der Nachfolgende nicht hinten drauf fährt. Mhm. Was man bei der Eisenbahn gemacht hat, ist genau das, was du gesagt hast. Man teilt die Infrastruktur, also die Strecke, in feste Abschnitte ein und stellt jetzt üblicherweise eine solche Ampel, also ein Signal an den Anfang eines solchen Abschnittes und erlaubt einem Zug eben nur unter bestimmten Bedingungen die Einfahrt in diesen Abschnitt. Mhm. Das sind üblicherweise drei Bedingungen, die man da hat. Das erste ist offensichtlich, der nachfolgende Abschnitt muss frei sein. Also der jetzt kommende Abschnitt. Der jetzt kommende Abschnitt, in den der Zug rein will, dem das Signal steht. Der Abschnitt muss frei von anderen Zügen sein. Da darf kein anderer Zug drin sein. Zweite Bedingung ist, dass ein Zug, der vorausfährt, muss mindestens ein rotes Signal hinter sich haben. Sonst wird das Ganze nichts bringen, weil sonst könnte der Zug in den nächsten Abschnitt reinfahren und dann gäbe es keine Möglichkeit, ihn vor dem nächsten Zug, der da vorausfährt, aufzuhalten. Also mit anderen Worten, das aus dem Abschnitt herausführende Signal muss rot sein, damit das hereinfahrende grün ist. Nicht so ganz, sondern man kann sich ja vorstellen, der Zug, der vorausfährt, fährt drei oder vier Abschnitte vorher. Dann heißt das nicht, dass das Signal am nächsten Abschnitt rot sein muss, aber hinter dem vorausfahrenden Zug muss mindestens ein Signal rot zeigen. Okay, also mit anderen Worten, wenn der Zug drei Abschnitte vor mir ist, dann muss nicht das aus meinem Abschnitt herausführende Signal rot sein, aber eins von denen dann noch kommen. Genau. Es ist einfach die Forderung daran, dass der Zug hinter sich sozusagen durch ein rot zeigendes Signal geschützt ist. Genau. Und rot zeigendes Signal, ich meine, wir kommen dann noch im Detail auf das ganze Zeug, aber rotes Signal heißt eben auch, dass es ein Vorsignal geben muss, sodass ich die Chance habe, vor diesem roten Signal auch zum Stehen zu kommen. Sonst wäre es ja alles witzlos. Genau, das ist absolut richtig. Natürlich bringt es nichts, wenn man ein Signal hinstellt, auf das man mit 160, sagen wir mal, zufährt. Dann würde ich auch nicht rechtzeitig vor dem Signal zum Stehen kommen. Mhm. Bei der Eisenbahn machen wir es üblicherweise so, dass wir vorsignalisieren. Das heißt, in einem bestimmten Abstand, der für jede Strecke festgelegt ist, ist der sogenannte Vorsignalabstand. Mhm. Der beträgt bei Hauptbahnen üblicherweise diese 1000 Meter, kann aber auch bei besonderen Verhältnissen, langsamerem Betrieb auf Nebenbahnen 700 Meter oder 400 Meter sein. Oder auch wahrscheinlich mehr auf Hochgeschwindigkeitsstrecken, wo sie 300 km/h fahren. Nee, bei Hochgeschwindigkeitsstrecken, es kommt ein bisschen drauf an, in anderen Ländern geht das, aber im deutschsprachigen Raum, in dem die Sicherungstechnik der Eisenbahn auch sehr ähnlich ist, also Deutschland, Österreich und Schweiz, da ist die Sicherungstechnik zwar nicht gleich, es gibt Unterschiede, aber sie folgt zumindest zu denselben Prinzipien. Ja. Da gibt es das nicht, sondern da macht man das so, dass wenn man schneller als 160 fahren will, braucht man ganz andere Technik. Okay. Da kommen wir nachher noch drauf. Da verlässt man sich nicht mehr auf die ortsfesten Signale. Okay. Aber im Bereich der ortsfesten Signale 1000 Meter. Und 1000 Meter vor einem rot zeigenden Signal muss immer ein anderes Signal stehen, ein sogenanntes Vorsignal, was dem Lokführer sagt, du in 1000 Meter, das Signal ist rot. Ja. Du musst jetzt anfangen zu bremsen, damit du da noch sicher zum Stehen kommst. Ja. Oder es zeigt ein anderes Signalbild, grün. Dann heißt es, das Hauptsignal zeigt auch Fahrt. Du kannst einfach weiterfahren, so wie es im Fahrplan drin steht. Ja. Es gibt auch noch den Begriff des Durchrutschweges. Genau. Das ist die dritte Bedingung, die man hat. Das ist die, dass nicht nur der Abschnitt frei sein muss und der nächste Zug durch mindestens ein rotes Signal gedeckt sein muss, sondern hinter dem nächsten Signal, also das nicht das, vor dem der Zug jetzt steht und das ihm die Einfahrt in diesen Abschnitt erlaubt, sondern das nachfolgende Signal, bis zu dem sozusagen die Fahrerlaubnis gegeben wird, die wird immer von Signal zu Signal gegeben, muss ein bestimmter Abschnitt frei sein, der zwischen 50 und 200 Metern lang ist und dessen Freisein eben auch geprüft wird, bevor die Einfahrt in den Abschnitt erlaubt wird. Das macht man, damit Faso es eben nicht schafft, am Signal zum Halten zu kommen, dass er noch ein paar Meter Platz hat. Also das hilft jetzt nicht dagegen, dass der Lokführer quasi in diesen Abschnitt, den wir gerade freigegeben haben, reinfährt und irgendwie was vergisst und plötzlich das nächste rote Signal sieht und dann erst anfängt zu bremsen, dann wäre es zu spät. Ja. Aber es hilft dagegen, dass zum Beispiel man sich verbremst, das kann durchaus mal passieren, dass der Lokführer ein bisschen zu spät bremst. Ja, wenn die Schiene ist vielleicht nasser, als er denkt. Und sollte nicht passieren oder aber das Fahrzeug bremst nicht so gut, wie er es erwartet hat. Das kann eben auch mal vorkommen. Ja. Dann will man eben nicht, dass der nächste Zug, der davor fährt, direkt hinter dem Signal steht, einen Meter. Ja, ja. Sondern man will noch so einen Puffer haben, für dass er auch mal über das Signal drüber rutschen kann, ein paar Meter. Wir haben jetzt darüber geredet, dass Züge, die in die gleiche Richtung fahren, durch die Signale und die Mechanismen, die wir diskutiert haben, auf Abstand gehalten werden, gewisserweise noch eine grundlegendere Geschichte ist, dass sich Züge nicht entgegenkommen. Genau. Auf dem gleichen Gleis, also ein Gegenfahrschutz. Ja, richtig. Das heißt so, das heißt auch genau so, das ist der Gegenfahrschutz. Das Problem, dieselbe Richtung haben wir geklärt, immer nur ein Abschnitt, ein Zug. Oder andersrum, ein Zug pro Abschnitt. Das kommen wir vielleicht nachher noch drauf, dass es auch Fälle geben kann, dass ein Zug mehrere Abschnitte gleichzeitig belegt. Aber damit haben wir das Problem gelöst, dass die Züge auf Abstand in der gleichen Richtung gehalten werden. Jetzt ist es ja so, wenn man eine eingleisige Strecke hat, klar, Spurführung, die Züge können nicht aneinander vorbei. Sie würden zwangsläufig zusammenstoßen, wenn sie einander auf dem eingleisigen Abschnitt entgegenkommen. Das heißt, man muss sich etwas überlegen, wie man das regeln kann. Was man bei der Eisenbahn, muss wieder dazu sagen, im deutschsprachigen Raum gelöst hat, ist den sogenannten Erlaubniswechsel. Erlaubnis bedeutet in dem Fall die Erlaubnis, in einen eingleisigen Abschnitt einen Zug einfahren zu lassen. Üblicherweise ist es ja so, man hat eine eingleisige Strecke mit mehreren Bahnhöfen unterwegs, die dann durchaus mehrere Gleise haben, wo auch Züge warten können und darauf warten können, dass der Abschnitt frei wird und sich auch begegnen können. Und was man jetzt tut, ist, dass man sicherstellt, dass immer nur eine dieser Betriebsstellen, so nennt man das bei der Bahn, die Erlaubnis hat, also eine der Betriebsstellen, die an einen eingleisigen Abschnitt links oder rechts sich anschließt, dass nur eine der beiden die Erlaubnis hat, die Züge einfahren zu lassen in den Abschnitt. Und solange sie diese Erlaubnis hat, kann sie beliebig viele Züge in dieselbe Richtung fahren lassen, die dann, wenn es noch eine Unterteilung gibt, eben durch den Folgefahrschutz, wie gerade schon besprochen, auf Abstand gehalten werden. Und wenn jetzt die andere Seite auch Züge dort stehen hat, die in diesen eingleisigen Abschnitt einfahren sollen, dann muss die Erlaubnis gewechselt werden. Das heißt, der, der eben seine Züge in den eingleisigen Abschnitt hat einfahren lassen, verliert die Erlaubnis und der andere auf der anderen Seite dieses eingleisigen Abschnittes bekommt die Erlaubnis. Und auch daran hat man wieder Bedingungen geknüpft. Die erste Bedingung ist, dass dieser eingleisige Abschnitt frei von Zügen sein muss. Das heißt, alle Züge, die zuvor in die eine Seite reingefahren sind, müssen auf der anderen Seite angekommen sein. Wir reden übrigens nachher noch drüber, wie wir das technisch realisieren. Genau, wie man das ist erstmal nur die logische Funktionalität. Genau, genau, genau. Und dann müssen auch die Signale, das ist immer wieder, da gibt es auch welche in Bahnhöfen, die die Ausfahrt auf die Strecke erlauben oder verbieten. Diese Signale müssen an der Betriebsstelle, die die Erlaubnis abgibt, verschlossen sein und zwar verschlossen in Halt. Das heißt, die werden auf Halt gestellt und je nach technischer Lösung auf verschiedene Art und Weisen verriegelt in einer bestimmten Art und Weise. Und erst wenn das sichergestellt ist, also sichergestellt ist, dass man auch nicht aus Versehen ein solches Signal auf Fahrt stellen kann, wandert die Erlaubnis, wie auch immer, technisch gelöst, auf die andere Seite und der andere kann seine Züge fahren lassen. Und damit stellt man sicher, dass auf so einer eingleisigen Strecke zu einem Zeitpunkt Züge tatsächlich immer nur in eine Richtung unterwegs sind. Das heißt halt, wenn man jetzt mal sozusagen 100 Jahre zurückgeht, wo es noch keine Computer gab, die das angeblich alles besser und automatisch können, wie hat man das damals gemacht? Telefon und Protokollheft, oder? Genau, das trifft es eigentlich schon sehr gut. Ganz früher, also das erste technische Mittel, was bei der Eisenbahn tatsächlich da Einzug gehalten hat, war der Fernsprecher. Man kennt es aus alten Filmen noch, diese Telegrafenleitungen, die rechts und links neben der Strecke stehen auf so hohen Holzmasten. Ja. Das waren in erster Linie ganz einfache, wie so ein Feldtelefon mit Kurbel, Fernsprechverbindungen. Ja. Und im einfachsten Fall kann man den Folgefahrschutz, über den wir schon gesprochen haben, und den Gegenfahrschutz tatsächlich nur über sogenannte Papierverschlüsse, so nennt man das, sicherstellen. Das heißt, es gibt auf allen beteiligten Betriebsstellen einer Strecke gibt es ein Buch, was in einer bestimmten Layout eine Tabelle hat, in dem man Zugnummern und Zeiten in einer bestimmten Art und Weise einzutragen hat, sodass man schon aus dem Anblick dieser Tabelle sehen kann, was ist mein Betriebszustand gerade. Das heißt, man kann sehen, welchen Zug habe ich als letzten fahren lassen, wo ist der. Und man kann beide Bahnprozesse, also Folgefahrschutz und Gegenfahrschutz, nur durch miteinander reden und durch Protokollierung in so einem Buch sicherstellen. Das hängt dann natürlich vollkommen von der Zuverlässigkeit der beteiligten Menschen Absolut. Ab. Genau. Und die ist eben, ja, das ist traurig zu sagen, aber der Mensch ist eben nicht das zuverlässigste Instrument für sowas, gerade für solche stupiden Regelhandlungen. Das heißt, man hat da wahrscheinlich relativ früh angefangen, sich irgendwelche Richtig. Mechanischen Dinge auszudenken. Genau. Gerade weil du vorhin sagtest, verriegeltes oder verschlossenes Signal, vielleicht irgendwie ein Bügel über den Hebel oder. Ja, nicht ganz so. Also wenn man dann mal so von dieser ganz ursprünglichen Verfahren etwas weitergeht, kommt man relativ schnell zu einer spezifisch deutschen Besonderheit, die so eigentlich nur im Gänsefüßchen deutschen Bahnbetrieb, der eben in sehr ähnlicher Form in Österreich und in etwas abgemilderter Form in der Schweiz auch zu finden ist. Und das ist das sogenannte Blockfeld. Das ist so ein sehr elementares elektromechanisches Dingens, kann man erstmal sagen. Irgendein Gerät, was eine ganz simple Verriegelungsfunktion wahrnehmen kann. Weißt du, jetzt der Zeitpunkt ist schon, das vorzustellen, das kommt eigentlich nachher bei den technischen Realisierungen auch nochmal. Ja, gut, dann können wir. Aber da führt, das führt tatsächlich zu so etwas, dass, wie du schon sagst, ein Hebel, früher waren das ja diese Formsignale, wie man es ja aus alten Filmen kennt, mit so einem Signalflügel, die durch einen großen Hebel und über Seilzüge betätigt wurden. Ja, das muss vielleicht klar werden. Also früher war das ja wirklich so, dass an den Schienen, man sieht das auch noch bei alten Nebenstrecken, dass da wirklich Seilzüge entlang liefen. Das sind also Drähte. Stahlseile. Seile sind es nicht, es sind Drähte. Also kein verseiltes Seil, sondern es sind ein Draht einer bestimmten Dicke. Genau, also früher wurde alles, Weichen, Signale, über solche Drahtzüge bedient und in den Stellwerken gab es riesige Hebel mit einem großen Hebelarm, wo man sich reinstemmen musste, um dann etwas umzustellen. Ja. Natürlich heute logischerweise anders. Heute geht das sehr viel anders. Lass uns an den Konzepten weitermachen und später darauf zurückkommen. Der nächste Punkt, über den wir reden sollen, ist die Signalabhängigkeit. Also, dass eben, Signale nur in bestimmten Kombinationen geschaltet werden können. Jetzt kommen wir allmählich mal von der freien Strecke. Also, bei der Bahn unterscheidet man auch sehr stark zwischen dem, was im Bahnhof passiert und auf der freien Strecke. Das sind auch betrieblich zwei sehr getrennte Dinge. Mhm. Hängt auch mit diesem Blockfeld zusammen. Das kriegen wir nachher vielleicht noch erklärt, wieso das so ist. Aber wenn man mal weggeht von der freien Strecke, wo Züge nur hintereinander herfahren, und es keine Weichen gibt, sondern einfach nur gerades Gleis, was von einer Stelle X zur anderen Stelle Y führt, dann haben wir damit eigentlich schon alles erklärt. Aber wenn man jetzt in den Bereich der Bahnhöfe kommt oder anderer Betriebsstellen, wo es Weichen gibt, und zwar nicht nur eine, sondern vielleicht sehr viele, dann muss man sich jetzt überlegen, dass dabei natürlich noch ein paar mehr Risiken entstehen. Also erstmal, wie stelle ich denn sicher, dass wenn ein Zug in einen Bahnhof, einen größeren Bahnhof, zum Beispiel Leipzig Hauptbahnhof, reinfährt, wie stelle ich denn sicher, dass er da ankommt, wo er hin soll? Wie stelle ich sicher, dass nicht irgendjemand auf die Idee kommt, unter dem Zug eine Weiche umzustellen? Das also während er drüber fährt quasi. Während er drüber fährt, also während der Zug drüber fährt, eine Weiche umzustellen, das wäre ja, kennt man von der Modellbahn, da hat es Spaß gemacht. Ja. aber das ist eine der größeren Katastrophen, die passieren kann bei der Eisenbahn. Also wie stellt man all diese Abhängigkeiten sicher? Mhm. Und wenn man die Situation hat, dass hinter einem Signal eben nicht nur ein Stück freie Strecke ist, sondern auch Farbigelemente wie Weichen oder Kreuzungen liegen, dann muss man die Fahrtstellung dieses Signals nicht nur davon abhängig machen, ist der Abschnitt vor mir frei, sondern ich muss auch sicherstellen, dass alle Weichen richtig stehen. Richtig heißt in dem Fall, einem Fahrweg bilden, der durch einen Zug sinnvoll befahren werden kann. Das muss nicht heißen, dass der Zug auch die richtige Stelle fährt. Ja. Das hat man häufig in Pressemitteilungen oder sowas, dass ein Zug fehlgeleitet wurde. Das heißt, er kommt an eine Stelle und statt nach, von Frankfurt nach Hanau zu fahren, wird er Richtung Mannheim geleitet. Das ist an sich nichts Gefährliches, sondern da ist der falsche Fahrweg ausgewählt worden, aber das ist immer noch ein richtiger und aus sicherungstechnischer Sicht korrekter Fahrweg. Ja. Also es geht nur darum, alle Weichen müssen so liegen, dass der Zug sie sicher befahren kann. Und solange der Zug sie befährt, dürfen sie diese Lage auch nicht ändern. Das heißt also, wenn man sich das so vorstellt, dann ist ein Fahrweg, also ich versuche gerade auf den Zusammenhang zwischen Gleisabschnitt und Fahrweg zu kommen. Ein Fahrweg ist eine Menge von Gleisabschnitten, die zusammengeschaltet sind durch konsistente Weichenstellungen und durch konsistente Signalstellungen, die auch nicht geändert werden können, solange noch etwas, jetzt eben nicht in dem Abschnitt drin ist, sondern in dem Fahrweg. Oder ein Fahrweg ist der Teil, jetzt kommen wir zur Exegese der Begriffe, ein Fahrweg ist der Teil einer Infrastruktur, der tatsächlich durch einen Zug befahren wird. Oder andersrum, ein Fahrweg ist immer Teil in solchen Knoten, wo also mehrere Fahrmöglichkeiten bestehen, Teil einer sogenannten Fahrstraße. Mhm. Eine Fahrstraße ist in der Definition ein gesicherter Fahrweg für einen Zug von einem Startsignal X zu einem Endsignal Y, plus der Durchrutschweg dahinter, plus etwas, wozu wir gleich nachher noch kommen, nämlich Flankenschutz. Mhm. Und der Fahrweg ist der Teil davon, der durch diesen Zug tatsächlich physisch überrollt wird, sozusagen. Ja, also durch den, auf dem der Zug wirklich fährt, denn den Durchrutschweg befährt er ja normalerweise. Also Fahrstraße, der Durchrutschweg ist Teil der Fahrstraße, aber nicht das Teil des Fahrwegs. Genau, die Fahrstraße besteht aus Fahrweg, Durchrutschweg und Flankenschutz. Aber nochmal, das bedeutet ja das, was wir vorhin diskutiert haben, mit ein Zug darf nur in einen Abschnitt einfahren, wenn der Abschnitt durch den anderen Zug, den vorherigen Zug schon verlassen wurde, dann gilt diese Aussage jetzt ja auch für die Fahrstraße. Oder kann die Fahrstraße intern wieder aus mehreren Abschnitten bestehen und dafür gilt es? Nein, das stimmt schon. Also der Abschnitt ist, das ist hier ganz wichtig, weil hier kommen wir genau auf diese Unterscheidung freie Strecke und Betriebsstelle oder Bahnhof. Diese Abschnitte, die bei der Bahn korrekt Zugfolgeabschnitte heißen oder Blockabschnitt vereinfacht, die gibt es so nur auf der freien Strecke. Okay. Ein Bahnhof hat keinen Streckenblock, also das, was wir gerade diskutiert haben die ganze Zeit vorher, das ist das, was auf der freien Strecke passiert. Ja, okay. Im Bahnhof funktioniert es ein bisschen anders. Und da heißt dann Fahrweg. Da heißt Fahrstraße von Signal, jetzt mal mit den richtigen Bezeichnungen, A zum Signal N zum Beispiel. Und diese Fahrstraße besteht eben aus dem Fahrweg, im Stück Durchrutschweg hinter dem Zielsignal und Flankenschutz. Verstanden. Das Wesentliche ist, dass die Weichen alle so eingestellt sind, dass das was Sinnvolles ergibt. Ja. Und dass in dem Moment, wo ich das Signal auf Fahrt stelle, diese Weichen so verschlossen werden, dass ich, selbst wenn ich wollte, sie jetzt nicht mehr umstellen kann. Das heißt, alle Weichen, die zu einer Fahrstraße gehören, sind schon vorher, aber rein vom Begriff der Signalabhängigkeit, in dem Moment so verschlossen, indem ich das Signal auf Fahrt stelle. Und solange das Signal auf Fahrt steht, kann ich daran nichts ändern. Ja. Und erst wenn der Zug diese Fahrstraße wirklich befahren hat und da zum Stehen zum Beispiel gekommen ist, wo er hin soll oder wieder aus dem Bahnhof rausgefahren ist, kann ich diese Fahrstraße auflösen und den nächsten Zug fahren lassen. Ja. Okay, Flankenschutz haben wir erwähnt. Bedeutet, dass man gerade in größeren Knoten, also in größeren Bahnhöfen zum Beispiel, sehr viele Fahrwege hat. Und jetzt könnte es natürlich sein, dass, ich hatte es vorhin schon erwähnt, irgendwo ein Wagen abgestellt ist beim Rangieren, dessen Feststellbremse nicht richtig angezogen wurde. Jetzt weht auch noch ein Wind und das ist noch ein bisschen Gefälle. Ja, das sind so Fälle, die man berücksichtigen muss. Und jetzt rollt dieser Wagen weg und der hält sich natürlich jetzt nicht an rote Signale. Ist ja niemand da. Niemand auf dem Fahrzeug. Und jetzt kann es natürlich passieren, dass dieser Wagen in Richtung einer Weiche oder sowas fährt, wo gerade ein anderer Zug auf einer gesicherten Fahrstraße drauf fährt. Und dann würde er dem Zug an einer Weiche zum Beispiel in die Seite rollen können. Ja. Das möchte man natürlich nicht. Ja. Was man tut, ist, dass man Weichen, die in Richtung einer gesicherten Fahrstraße zeigen, die also spitz befahren werden, wie bei der Eisenbahn sagt, also von dem Teil her, wo man entscheiden kann, ob man links rum oder rechts rum fährt bei einer Weiche, dann gibt es die Forderung, dass Weichen, die eben auf eine solche gesicherte Fahrstraße zeigen, auch so gestellt werden müssen, dass ein abrollendes oder wegrollendes Fahrzeug oder jemand, der unberechtigt dort fährt, eben nicht in Richtung der Fahrstraße gelenkt werden, sondern in die andere Richtung, wenn es geht. Das kann man nicht immer machen, weil manchmal gibt es die Topologie einfach nicht her. Ich wollte gerade sagen, wie ist denn, wenn man andersrum, also wenn ich quasi ein durchgehendes Gleis habe und der Zug bekommt eine Fahrstraße, die über eine abzweigende Weiche auf dieses durchgehende Gleis führt, dann könnte ja quasi von hinten ein Wagen da auf die Weiche rollen, die nicht, ne? Dann geht's nicht. Also das kann man immer nur da machen, wo man es kann, aber da, wo man es machen kann, muss man es tun. Das wird eben auch beim Herstellen der Signalabhängigkeit geprüft. Das heißt, es müssen nicht nur die Weichen, die der Zug tatsächlich befährt, richtig stehen, sondern auch die Flankenschutzweichen in seiner Nähe müssen in einer abweisenden Stellung von der Fahrstraße stehen. Sonst kann ich die Fahrstraße nicht einstellen. Es gibt auch auf einigen Betriebsstellen die Situation, dass man ab einem bestimmten Gefährdungsgrad, den man mit Formeln ermitteln kann, auch absichtlich solche Weichen einbaut. Genau, das hätte ich jetzt gerade gesagt. Man müsste dann eigentlich extra Weichen bauen, die genau dafür sorgen, dass man Dinge, die jenseits dieser Weiche stehen, ablenken kann. Genau. Und dann kann man sicherstellen, dass zwischen der Weiche und dem anderen, wo ich nichts mehr tun kann, eben kein Zug ist. Also dieser Schutz mit Flankenschutzweichen, wie es heißt, es gibt noch andere Mittel zum Flankenschutz, zum Beispiel gehören auch Signale, die in Richtung meiner Fahrstraße zeigen, also wo ich theoretisch einen Zug fahren lassen könnte, die gehören auch mit dazu. Das heißt, die werden auch verschlossen und müssen auch in Halt stehen. Aber den Flankenschutz überweichen, den kann man auch an einigen Stellen absichtlich herstellen, dadurch, dass man eben sogenannte Flankenschutzweichen einbaut. Zum Beispiel dann, wenn man auf eine unserer Schnellfahrstrecken schaut, die wir in Deutschland haben, da, wo man also schneller als 160 fährt, da ist es so, dass man an Abzweigstellen, also wo eine andere Strecke einmündet oder abzweigt davon, dass man die hineinführenden Gleise eben mit einer solchen Flankenschutzweiche sichert. Das Fahrzeug, was von da kommt, nicht in das durchgehende Hauptgleis geraten kann. Okay, damit sind wir eigentlich durch die grundlegenden Prozesse durch und wir können uns dann langsam aber sicher mal in Richtung der technischen Realisierungen bewegen. Und ich denke, wir nehmen einfach wieder die gleichen Begrifflichkeiten von vorher und gucken jetzt mal an, wie die vielleicht historisch, aber eben vor allem auch heute umgesetzt werden. Die Historie ist bei der Eisenbahn eigentlich immer ganz interessant, weil viele aktuelle Lösungen in ihren Begrifflichkeiten, aber teilweise sogar in dem, wie sie technisch realisiert werden, sich sehr stark darauf stützen, wie es unsere Vorväter vor 100 Jahren oder so gemacht haben. Also die große Zeit so der beginnenden technischen Lösungen ist so das ausgehende 19. Jahrhundert, so ab 1880, sagen wir mal. Und selbst heute gibt es im Netz der Deutschen Bahn noch Technik, die zwar nicht aus der Zeit ist, aber so aus dem, nicht lachen, also wir haben, glaube ich, das älteste Stellwerk im Netz der Deutschen Bahn war bis vor einige Zeit, glaube ich, eins von 1906. Wow. also deutlich über 100 Jahre alt. Und mit den betrieblichen Prozessen, über die wir gerade gesprochen haben, kann man ja auch alles abdecken. Und auch bestimmte technische Lösungen haben schon alles abgedeckt, mit ein paar Ausnahmen. Aber die konnten das genauso gut sicherstellen, wie es jedes moderne elektronische Stellwerk tut. Da ist natürlich dann auch wichtig, dass man genau das macht, was wir gerade tun. Nämlich zu trennen zwischen den grundlegenden Vorgehensweisen und den gerade zufällig aktuellen technischen Realisierungen. Das ist zwar nicht immer ganz sauber. Also manchmal gab es einfach eine bestimmte Technik nicht zur Verfügung, sondern man musste irgendeine andere Technik nehmen, die man hatte. Und die hat dann dummerweise auch wieder die betriebliche Lösung beeinflusst. Ja, ja, klar. Aber für 80% der Fälle gilt es schon, dass man die mit jeder Technik eigentlich realisieren kann. Gut, dann fangen wir doch mal an mit diesem Fahren im Raumabstand, also quasi diese Streckenabschnittsfreigabe. Genau. Wir lassen das jetzt außerhalb der Bahnhöfe auf freier Strecke. Genau, den sogenannten Streckenblock. Das ist eigentlich der Begriff, der dann sehr schnell fällt. Ja. Ich hatte es vorhin erwähnt, man kann das eben auch rein mit Telefonieren machen. Ja. Das ist natürlich nicht so schrecklich sicher. Ja, im Zweifelsfall muss ich halt drei Leute da reinsetzen. Genau, Redundanz. Also man kann das schon machen, kann das man ist schon halt machen, nur schweineteuer. Aber früher war es ja auch der preußische oder der schwäbische oder der bayerische Beamte, der ja per se fail-safe war. nein, das ist gar nicht so witzig, weil viele Regularien für den Fall, dass die Technik mal ausfällt, also man kann ja nicht den Bahnbetrieb komplett einstellen, wenn irgendwas mal defekt ist, die setzen so im deutschsprachigen Raum, der ja durch das Beamtische eigentlich sehr geprägt ist, nicht darauf, dass man in dem Fall auch noch Fehler möglichst vermeidet, sondern im Gegenteil, sie setzen auf Protokollierung. Das heißt, auch heute ist es so, wenn ich im Stellwerk, und den Begriff klären wir gleich noch, wenn ich da etwas tue, was die sicherungstechnische Abhängigkeiten überschreibt, weil etwas defekt ist und ich manuell etwas tun muss, dann wird in einem Zählwerk das registriert, dass ich das getan habe und ich muss es unterschreiben. Mhm. Das hilft zwar nicht dagegen, dass man einen Fehler macht und dass es vielleicht knallt, aber man weiß hinterher genau, wer den Fehler gemacht hat. Ja, aber das ist ja durchaus eine legitime Herangehensweise. Das ist in der Luftfahrt zum Beispiel auch so. Ein Prüfer kann so gut wie alles freigeben, aber muss dafür unterschreiben. Ja. Und man geht davon aus, dass der nicht freiwillig unterschreibt, wenn nachher 1000 Leute sterben. Weil zwei Flugzeuge tausend, also 100. Ja, aber ist es schon bei der Eisenbahn so ähnlich. Ja, man protokolliert dann solche Dinge mit. In anderen Ländern hat man das pragmatischer gelöst. Da macht man das nicht so, sondern da fährt man dann zum Beispiel sehr langsam in solchen Situationen. Mhm. Da wird nichts protokolliert. Auf Sicht, genau, maximal 40 zum Beispiel. Mhm. In Deutschland darf man auch bei bestimmten Störungen volle Streckengeschwindigkeit fahren, aber es hat ja einer unterschrieben, dass er vorher geguckt hat, ob alles in Ordnung ist. Mhm. Also das ist so ein bisschen schon ein Philosophieunterschied und das ist ja auch mal ganz interessant zu sehen. Okay. Streckenblöcke. Streckenblöcke. So, jetzt hat man das Problem, man muss dieses Fahren im Raumabstand irgendwie erzwingen und muss das auch sicher machen. Was man früher gemacht hat, ist, dass man, wir reden immer noch von der Zeit, wo es diese Formsignale gab mit großen Hebeln, die man auf Fahrt stellen konnte, also mechanische Technik. Ja. Und auch hier galten die Bedingungen, die wir vorhin schon formuliert haben. Und was man dann sehr bald eingeführt hat, ist die Spezialität des sogenannten Blockfeldes. Ein Blockfeld ist ein elektromechanisches Instrument, eine technische Einrichtung, die mechanisch einen Verschluss herstellen kann, indem man mit einer Kurbel, mit so einem Kurbelinduktor wie am Feldtelefon einen elektrischen Strom erzeugt. Und wie spielt es jetzt zusammen? Wie kommen wir da jetzt zum Streckenblock? Also Situation ist die, dass man früher an jedem Signal, was so ein Einfahrt in einen solchen Streckenblockabschnitt erlaubt hat, war ein kleines Häuschen, eine Blockstelle, saß ein Mensch drin, der dieses Signal mit einem großen Hebel auf Fahrt oder auf Halt stellen konnte. Mhm. Bis dahin hat er das halt einfach anhand seiner Aufzeichnungen gemacht. Und das kann natürlich gefährlich sein. Was man nun tut, ist, wenn ein Zug in diesen Abschnitt eingefahren ist, den er betreut, also er ist der verantwortlich für den Abschnitt, sagen wir mal 12. Und ein Zug ist in diesen Abschnitt 12 eingefahren. Dann stellt er jetzt das Signal auf Halt, weil der Abschnitt ja belegt ist. Am Signal des Abschnitts? Kein Einfahrsignal, Einfahrsignale gibt es nur im Bahnhof. Das Blocksignal des Abschnitts 12 wäre die korrekte Bezeichnung. Okay. Ja. Dieses Blocksignal stellt er jetzt in Halt. Und was er jetzt macht, ist, dass er an seinen Stellwerksschrank, also an ein Gestell, was da in seinem Kabuff steht, hingeht und ein Blockfeld bedient für diesen Abschnitt 12. Er drückt auf eine Taste und kurbelt. Und das sorgt dafür, dass elektromagnetische Induktion in Strom erzeugt wird, die dieses Blockfeld verschließt. Und mit Verschluss dieses Blockfeldes wird auch der Signalhebel gesperrt. Das heißt, er könnte, selbst wenn er wollte, diesen Signalhebel jetzt nicht mehr auf Fahrt stellen und damit auch draußen das Signal nicht auf Fahrt stellen. Ja. Er kann auch diesen blockelektrischen Verschluss über dieses elektromagnetische Blockfeld, den er gerade hergestellt hat, selber nicht mehr zurücknehmen. Ah. Das heißt, er kann nichts tun, um dieses Signal wieder freizugeben. Denn das ist ja auch völlig richtig. Er hat sozusagen, wir nennen das bei der Eisenbahn den Vorblock, das heißt, er hat diesen Abschnitt geblockt. Ja. Ein Zug ist in diesem Abschnitt und er kann nicht entscheiden, ob dieser Abschnitt wieder frei ist. Das ob kann der nämlich, Zug rausgefahren genau, ist. Genau, das kann nämlich nur der Nächste am nächsten ja. Abschnitt machen. Ja. Ja. Da sitzt jetzt in einem genauso gleich aussehenden Häuschen, sitzt jetzt der vom Abschnitt 14, bei der Eisenbahn wachsen die Abschnitte immer in Zweierzahlen in der einen Richtung. Okay. Und in ungeraden Zahlen in der anderen Richtung. Also im Abschnitt 14, der sieht jetzt, dass der Zug, der in diesen Abschnitt reingefahren ist, bei ihm vorbeifährt, in seinen nächsten Abschnitt einfährt und der Abschnitt 12 wieder frei ist. Und jetzt betätigt er, nachdem er das Signal auf Halt gestellt hat, sein Blockfeld für den Abschnitt 12. Mhm. Und der bewirkt, dass dieser Abschnitt auf der Blockstelle 1 vorher wieder freigegeben wird. Okay. Das heißt, erstens hat man eine tatsächliche Abhängigkeit, wo ist der Zug? Nämlich erst, wenn er bei dem anderen vorbei ist. Und man hat implizit ein Vier-Augen-Prinzip. Das heißt, nicht einer gibt es wieder frei, sondern es müssen immer zwei mitspielen und ja. die müssen dieselbe Beobachtung gemacht haben. Ja. Mal eine andere Frage in dem Zusammenhang. Ich meine, man kann ja da, also in diesem Fall ist es relativ offensichtlich, dass der Zug nicht in dem Gleisabschnitt noch drin sein kann, wenn der Folgebeamte gesehen hat, dass er rausfährt. Ja, es wäre noch eine Frage zu klären, die wir noch gar nicht geklärt haben. Woher weiß denn der in der nächsten Blockstelle, dass der Zug vollständig bei ihm vorbeigefahren ist? Da kommen wir gleich noch drauf. Das wäre nämlich so die Frage, die dann eigentlich immer kommen müsste. Genau, die kommt sofort. Ich wollte nur noch was anderes. Woher weiß denn der Mensch in seinem Kapuff, sei das jetzt Stellwerk oder dieser Blockwart oder wie man das heißt? Blockwärter. Fußballbegriff. Blockwärter ist der richtige. Woher weiß der, dass wenn er seinen Signalhebel auf Rot oder Grün stellt, dass sich das Signal tatsächlich bewegt? Es könnte ja sein, dass der Draht gerissen ist. Ja, ich bin zugegebenermaßen jetzt nicht der große Experte für mechanische Stellwerkstechnik. Da gibt es aber Mittel und Wege. Also erstmal werden diese ganzen Drähte unter Spannung gehalten. Es ist auch nicht immer nur ein Draht. Mhm. Und zum anderen baut man sowas natürlich, haben unsere Vorväter auch schon gewusst, fail safe. Also so, dass es bei einem anzunehmenden Fehler in die sichere Klar, Richtung geht zu. So, und das macht man so, dass man tatsächlich den Signalflügel zum Beispiel so baut, dass der vorne ein Übergewicht hat. Ja. Das heißt, wenn der Drahtzug reißt, fällt der automatisch in die Waagrechte und waagrecht heißt stehen bleiben. So. Man kann es ja beliebig weit treiben. Ne? Also woher weiß ich, wenn ich eine Weiche stelle, dass die sich tatsächlich verändert? Woher weiß ich bei einem Signal, das eben keinen so, wie heißt das? Signalflügel hat, sondern ja. nur eine Ampel, ein Licht. Ja. Woher weiß ich, dass die leuchtet? Beziehungsweise woher weiß ich, dass da nicht Schnee vorne drauf ist, der dem Lokführer dann ja. die Sicht versperrt? Ich meine, da kann man beliebig ja. weit gehen. Aber für all die Fragen, bis auf den Schnee, auch da gibt es da gibt's was, gibt's Signaloptiken werden beheizt. Ja. Okay. Aber, also nicht alle, aber an kenne ich die Projektierungsrichtlinien ja. jetzt nicht so genau, das ist auch von Bahnverwaltung ja, ja. Abhängig, aber das wird auch gemacht. Aber für alle Punkte, die du davor angesprochen hast, hat man sich Lösungen einfallen mhm. lassen. Aber nochmal ganz kurz, dann bin ich auch gleich ruhig an der Stelle. Das heißt, ein Prinzip an der Stelle ist eben, dass die Mechanik oder die Elektrik oder die Software oder sonst was, die dir sagt, dein Signal ist jetzt im Zustand zu oder die Weiche ist jetzt im Zustand links versus rechts, dass das ein unabhängiger Kanal ist, der nicht an der Steuerungsleitung hängt. Doch, tut okay. er. Selbst das kriegt man aber hin. Also bei Weichen zum Beispiel macht man das auch sehr pfiffig, dass man dieselben Kabelverbindungen zum Beispiel nimmt, mit denen man, also kommen wir gleich später noch drauf, bei elektrisch umzustellenden Weichen, was heute gängig ist, Standard ist, macht man so, dass man dieselben vier Leitungen nimmt, die den Stellstrom und Drehstrom transportieren, auch zum Überwachen der Lage hinterher nimmt. Mhm. Bei mechanischen Stellwerken ist es auch so, dass zum Beispiel ein Drahtbruch erkannt wird, also mhm. der Bruch eines Stelldrahtes und der auf beiden Seiten zu einer sicheren Situation führt. Also das Signal fällt auf Halt, weil es ein Übergewicht hat ja. und im Stellwerk passiert auch was, da rumpelt und scheppert irgendwas, die Seilscheibe verdreht sich, also ich bin nicht der große Experte, ja, okay. ja. Aber man kriegt es mit, also okay. Fehleroffenbarung und Einnehmen eines sicheren Zustandes. Das sind seit jeher, seit es Eisenbahntechnik gibt, ja. eigentlich immer die Prämissen, ja. nach denen entwickelt wird. Okay, also du hattest gesagt, ich soll die Frage stellen, woher der Mensch am, quasi der aus dem Abschnitt herausfahrende, der Blockwärter weiß, woher der weiß, dass der gesamte Zug raus, der zählt wahrscheinlich Wagen, oder? Nee, der zählt, braucht das gar nicht zu tun. Also das wäre ja ein bisschen viel verlangt, auch bei Nebel und Schnee Wagen zu zählen. Sind ja Beamte. Ja, sind Beamte, klar, die können das schon mal tun. Nein, nein. Man hat dazu was eingeführt, was man heute auch noch an Zügen sieht, nämlich hinten am letzten Wagen des Zuges steckt eine Zugschlussscheibe. Das ist so eine weiß-rot schräg karierte Scheibe. Oder zwei rote Lichter oder ein rotes Licht am Zugschluss. Ah, das ist nur am... Der Zugschluss ist ein sicherheitskritisches Feature. Also, dass hinten am Zug zwei rote Lampen leuchten und dass bei Güterzügen, die keine eigene Stromversorgung haben, hinten so eine Scheibe drin steckt, ist sicherheitskritisches Feature. Und wenn man irgendwo einen Zug an einem Bahnhof vorbeifahren sieht, wo hinten kein Zugschluss ist, sollte man sich auch mal nicht zögern, das mal zu melden. Weil auch heute braucht man es zwar nicht mehr, ist es aber immer noch ein sicherheitskritisches Feature. Heute macht man das dann auch über Achszähler, oder? Ja, die Achszähler sind eine Lösung der sogenannten Gleisfreimeldeeinrichtung. Gibt es zwei grundlegende Verfahren. Beide haben gemein, dass man feststellt, ob ein Abschnitt wirklich sicher frei ist von Fahrzeugen. Und früher hat man das eben nur tatsächlich dadurch gemacht, dass man wusste, es fährt ein Zug rein. Und wenn der komplett wieder raus ist und der Blockwärter rausschaut und hinten zwei rote Lichter oder eben zwei Zugschlussscheiben sieht, dann weiß er, dieser Abschnitt ist jetzt frei. Heute macht man das in der Tat anders, ja. Diese Achszähler sind einfach irgendwas Magnetisches wahrscheinlich. Nee, Achszähler sind, da könnte man wahrscheinlich einen eigenen Podcast drüber machen, sehr kompliziert. Prinzip ist klar, man hat einen solchen Abschnitt, das kann jetzt zum Beispiel ein Blockabschnitt sein, also so ein Zugfolgeabschnitt. Da hat man einen Sensor an der Schiene montiert, der vorüberfahrende Achsen zählen kann. Oder erstmal, er zählt nicht, sondern er kennt nur, es ist eine Achse in einer Richtung von links nach rechts. Ach so, die Richtung. Oder von rechts nach links reingefahren. Und der am anderen Ende zählt auch, weiß auch, sind so viele Achsen rein oder rausgefahren. Und dann gibt es einen Vergleicher, der eben prüft, sind genauso viele Achsen rausgefahren, wie vorher reingefahren sind. Und wenn das der Fall ist, dann ist der Abschnitt frei. Okay. Das ist eine mögliche Lösung. Es gibt auch noch eine andere Lösung, die außerhalb von Deutschland sehr viel verbreiteter ist. Die wäre, wenn du es schon erwähnt hast. Ja, Gleisstromkreise. Das ist die nächste Lösung, bei denen man die Abschnitte, da wo eben ein Abschnitt zu Ende ist, isoliert man die Schiene, schneidet sie durch und baut die isoliert sozusagen wieder zusammen. Ja. Und legt zwischen die beiden Schienen eines Gleises, also zwischen der linken und der rechten Schiene, eine Spannung an, üblicherweise eine Wechselspannung, so mittlere Frequenz. Üblicherweise ist der Oberbau, also der Teil aus Schienen, Schwellen und Schotter, so gut isolierend, dass tatsächlich auch so eine Spannung entsteht zwischen beiden Schienen. Da gibt es also keinen Kurzschluss durch Feuchtigkeit oder so. Der entsteht dann, wenn ein Zug da reinfährt. Denn Züge haben Stahlräder und Stahlachsen, die sind also linkes und rechte Seite sehr gut elektrisch miteinander verbunden. Wenn der Zug reinfährt, schließt er diese beiden Schienen kurz. Okay. Am Ende fällt die Spannung ab und man kann feststellen, dass eben dieser Zug in dem Abschnitt drin ist oder dass ein Fahrzeug mindestens irgendwas in dem Abschnitt oder drin ist. Oder dass irgendein Kasper eine Stahlstange über die Gleise gelegt hat. Genau, oder aber eben auch, auch wieder fail safe. Man macht es also so, auf der einen Seite speist man den Strom ein und auf der anderen Seite des Abschnitts hat man ein Relais. Und im Ruhezustand fließt eben über die eine Schiene der Strom hin, durch das Relais durch, auf der anderen Schiene wieder zurück zur Stromquelle. Das heißt ein geschlossener Stromkreis. Und wenn jetzt ein Schienenbruch eintritt, wenn ein Kabel abreißt oder die Spannungsversorgung ausfällt, dann fällt das Relais ab, weil keine Spannung mehr da ja. ist. Das heißt, man kann alle möglichen Fehler dadurch erkennen. Und auch der Zug, der reinfährt, schließt die Schiene kurz. Die Spannung fällt auch wieder ab am Relais. Das heißt, ein Abfall ist also ein klassisches Prinzip, das sogenannte Ruhestromprinzip. Das heißt, Stromfluss stellt den Ruhezustand, also den alles ist in Ordnung Zustand sicher. Ja. Und wenn kein Strom mehr fließt, dann ist es der gefährliche Zustand. Okay, wir waren jetzt bei den technischen Lösungen, den Erlaubniswechsel herzustellen, also sprich die Gegenfahrt. Das wäre das nächste, genau. Das macht man genauso, da hat man auch diese Blockfelder verwenden können. Da funktioniert es jetzt ein bisschen anders. Die Erlaubnis wird in Deutschland, jetzt muss ich selber kurz überlegen, grundsätzlich abgegeben und nicht geholt. Das heißt, Fall, man hat also eine eingleisige Strecke, links und rechts jeweils einen Bahnhof. Und der Bahnhof A auf der linken Seite hat jetzt gerade die Erlaubnis, Züge fahren zu dürfen. Und jetzt möchte der Bahnhof B auf dem anderen Ende der Strecke die Erlaubnis haben, Züge fahren zu lassen. Dann greift er jetzt zum Telefon und ruft bei seinem Nachbar A an und sagt, du A, gibt es ein formales Gespräch, wie sowas auszusehen hat, aber er sagt sinngemäß, du A, ich möchte jetzt Züge fahren lassen, gib mir bitte mal die Erlaubnis ab. Und dann greift A auch wieder zu so einem Blockfeld und zu seiner Kurbel und kurbelt und erzeugt einen induktiven Strom. Ah, das heißt, er sagt nicht nur okay, sondern der muss auch wieder so eine... Der musste wieder genau das Gleiche tun. Das führt auch dazu, dass bei ihm die Signale durch dieses Blockfeld gesperrt werden. Das heißt, selbst wenn er wollte, könnte er seine Ausfahrsignale, die auf die Strecke weisen, nicht mehr auf Fahrt stellen. Dafür hat der andere jetzt seine Sperre aufgehoben. Damit, dieser Bedienhandlung, wird die Sperre aufgehoben auf der anderen Seite und der kann seine Züge fahren lassen. Mhm. Das heißt, auch hier verwendet man wieder dieses Blockfeld mit seiner elektromechanischen Abhängigkeit und auch hier bindet man wieder beide Personen ein. Gibt es heute auch noch das Blockfeld oder ist das heute alles Software? Nee, also auf Stellwerken, die elektronisch funktionieren, also mit Rechnern, ist das alles Software. Das ist alles Software. Auch in den Relaisstellwerken, die sozusagen die Generation dazwischen sind, ist es zwar keine Software, aber auch kein Blockfeld mehr, sondern da sind es schaltungstechnische Abhängigkeiten. Okay. Aber es gibt immer noch mechanische Stellwerkstechnik, die auch mit dem klassischen Felderblock funktioniert. Ja. Die ist heute noch in Betrieb. Und wir können vielleicht, wenn wir Lust haben, ganz am Schluss noch ein bisschen über die Softwaregeschichte an der Stelle reden. Ich meine, ich bin da nur wirklich absolut überhaupt gar nicht der Experte, aber was ich schon mitkriege, ich hatte schon so ein bisschen Kontakt zu diversen bahntechnischen Softwaregeschichten. Die Anforderungen an die Softwarezuverlässigkeit und an Safety in diesem Zusammenhang sind da ziemlich krass und die sind, wenn ich das so richtig im Gespür habe, noch krasser als in der Luftfahrt. Das würde ich nicht sagen. Das ist schon auf ähnlichem Niveau. Die Luftfahrtsoftware hat noch eine andere Eigenschaft. Die Bahn hat den positive Systemeigenschaft, dass es immer einen sicheren Zustand gibt und der ist stehen bleiben. Ja, das stimmt. Das heißt, bei der Eisenbahn kann man sehr viel dadurch regeln, dass man im Gefahrenfall, wenn die Software plötzlich irgendwelche Dinge tut, die sie nicht tun soll, und man erkennt es, hält man an. Das ist in der Luftfahrt nicht so praktikabel. Da gibt es also noch sogenannte Safe-Life-Kriterien in der Luftfahrt. Das heißt, das System muss weiterlaufen, zumindest so lange, bis der Flieger am Boden ist. Das haben wir bei der Eisenbahn nicht so krass. Aber du hast recht. Die Anforderungen an die Software und an den gesamten Entwurfsprozess sind ziemlich hoch. Ja. Okay, wir waren jetzt noch bei der Flankenschutzgeschichte, wie wir die technisch herstellen. Ich denke, das wird wieder ein ähnliches Thema sein. Ne? Ja, das gehört eigentlich in die Signalabhängigkeit. Ja, genau. Die ist ja der Oberbegriff. Jetzt kommen wir jetzt wirklich zum Thema Stellwerke. Ja. Stellwerk ist also eine technische Einrichtung, die die Signalabhängigkeit erzwingt. Und da gibt es eben ganz unterschiedliche Techniken. Die älteste ist hier auch wieder Mechanik, bei der diese ganzen Abhängigkeiten, von denen wir vorhin geredet haben, also die Weichen müssen richtig stehen und solange das Signal auf Fahrt steht, muss ich diese Weichen auch nicht mehr umstellen können, tatsächlich durch mechanische Verschlüsse realisiert wurden. Es gibt so einen sogenannten Verschlusskasten, das ist ein großer Kasten, in dem mechanische Stangen hin und her laufen, die an bestimmten Stellen Aussparungen und Stücke, also so wie so ein Schlüssel und ein Schloss sozusagen haben. Und erst wenn für eine Fahrstraße zum Beispiel alle Weichen richtig stehen, kann ich durch die dann alle in einer Linie sozusagen stehenden, also vereinfacht ausgedrückt, alle in einer Linie stehenden Öffnungen in diesen Stangen die Signalstange durchschieben. Also wenn ich das Signal auf Fahrt stelle, alles sehr vereinfacht, wird quasi durch diese Öffnungen die Signalstange durchgeschoben. Und das bewirkt zweierlei. Erstens, ich kann, solange das Signal auf Fahrt steht, die Weichen nicht mehr umstellen, weil die jetzt durch diese Signalstange sozusagen verschlossen sind. Genau. Ja. Und die zweite ist halt einfach, erst wenn ich das Signal auf Halt zurückgenommen habe, kann ich die Weichen verstellen. Das führt zu so einer kleinen Sicherheitslücke, die man dann durch einen zusätzlichen Verschluss nochmal fixen musste sozusagen, weil man will das Signal, was die Fahrt zugelassen hat, möglichst bald wieder auf Halt stellen. Also wenn der Zug vorbei ist, will man das Signal sofort auf Halt stellen. Und dann könnte ich die Weichen umstellen. Ja, da gibt es halt die sogenannte Fahrstraßenfestlegung, das ist noch ein zusätzlicher Verschluss, funktioniert aber alles nach solchen mechanischen, elektromechanischen Grundsätzen sehr einfach, extrem robust, geht nie kaputt und funktioniert bis heute in einigen Stellwerken so. Und wie gesagt, wenn das Ganze wieder elektronisch ist, dann muss man eben durch entsprechende Software-Magic dafür sorgen, dass es genauso zuverlässig ist. Spannender ist fast noch der Schritt dazwischen, also die Relaisstellwerke, ich weiß nicht, ob wir das kurz ansprechen wollen. Relaisstellwerke sind so die erste Generation der Stellwerke, die rein elektrisch funktionieren, wo es also keine mechanischen Signale mehr gibt, wo es nur noch Signale mit Lichtpunkten, also das, wie wir es heute haben, Lichtsignale gibt, wo alle Weichen elektrisch gestellt werden, was den Vorteil hat, dass man es über sehr viel weitere Entfernungen machen kann. Und da haben sich unsere Vorväter eben sehr schlaue elektrotechnische Schaltungen überlegt, wo man auch wieder jeden mögliche Ausfallart, also Kurzschluss zwischen zwei Adern, ein Relais bleibt kleben, ein Relais zieht nicht mehr an, wo all solche Fehlerfälle vorgedacht wurden und man eben auch hier ein sehr, sehr sicheres elektrisches Schaltungssystem sich überlegt hat, wie man solche Abhängigkeiten machen kann. Übrigens objektorientiert. Also das war, bevor dieses Wort im Software Engineering überhaupt irgendwie eine Rolle gespielt hat, waren Relaisstellwerke die ersten objektorientierten Automatisierungssysteme sozusagen. Okay. Und zwar muss man sich vorstellen, man hat einen großen Bahnhof, der besteht jetzt aus ganz vielen Weichen und ganz vielen Signalen und dazwischen ganz vielen Gleisabschnitten, also am Bahnsteig zum Beispiel, einen längeren Gleisabschnitt, ohne alles. Und was man getan hat, ist, dass man für jedes generische Element, also heute würde man sagen, für eine Klasse sozusagen, eine generische Schaltung entwickelt hat. Das heißt, man hat eine Schaltung gebaut, die das Verhalten einer Weiche abbilden kann. Man hat eine Schaltung gebaut, die das Verhalten eines Signals im Stellwerk, also in der Logik sozusagen, abbilden kann. Und was man dann getan hat, ist, dass man, wenn man 10 Weichen und 15 Signale hat, hat man halt 10 gleiche Weichengruppen genommen und 15 gleiche Signalgruppen. Und die Weichen und die Signale haben in der Realität ja auch eine topografische Verbindung, nämlich durch die Gleise, die dazwischen liegen. Und was man jetzt im Stellwerk getan hat, ist, dass man eben die Weichen und Signalgruppen, wie man das dort nennt, über Kabel so verbunden hat, wie sie draußen in der Realität durch die Schienen verbunden sind, sogenannten Spurkabel. Und was man damit machen kann, ist, dass man quasi ein sich selbst konfigurierendes System aufbaut. Das heißt, man hat nur diese generischen Gruppen, die man konfigurieren kann. Also eine Weiche zum Beispiel, darf ich die mit 60 oder darf ich die mit 80 oder mit 120 im abzweigenden Strang befahren? Oder ein Signal, was kann das anzeigen? Und dann hat man aus diesen generischen Baugruppen, wie man eine Software in objektorientierter Art und Weise erstellen würde, eben sich ein konkretes Stellwerk für den Anwendungsfall zusammengebaut, musste aber nicht jedes Mal alles neu bauen, sondern hat auf diese generischen Gruppen, für die es auch einen Sicherheitsnachweis gab und für die eine entsprechende Zulassung da war, konnte man eben so ein Stellwerk aufbauen. Mhm. Und das schon lange, bevor man im Software Engineering überhaupt an Komponenten und an Wiederverwertung und sowas gedacht hat. Aber wir können davon ausgehen, dass die Softwareer, wenn sie heute Stellwerke in Software realisieren, auch in diese Richtung. Richtig. Okay, immerhin. Also da hat man natürlich genau das gleiche Problem. Man macht es auch, wobei als Außenstehender kommt man da sehr schwer rein, weil das natürlich Firmengeheimnisse sind und auch sehr viel Know-how drin ist, wie man sowas baut. Ja, wir haben kürzlich eine Episode aufgenommen. Ich hoffe, dass die inzwischen schon veröffentlicht wurde, wo sie um Komplexität um die Beherrschung von komplexen Systemen geht. Und da haben wir eben am Schluss auch über das Component Contract-Based Design geredet, wo man eben Blackboxen definiert, die wohldefinierte Contracts haben, die ich dann miteinander verstöpsel und wo ich dann eben auch Validierungen laufen lassen kann, die dann sicherstellen, dass die Contracts kompatibel sind. Ja, also ich vermute oder ich weiß es zum Teil auch, dass im Software Engineering für solche hochsicherheitskritischen Systeme in ähnlicher Art und Weise auch gehandhabt wird. Genau, Wobei bei der Eisenbahnsicherungstechnik eigentlich zusätzlich noch Einfachheit vorne dran steht. Man möchte so die Software und die Systeme, auf denen das läuft, so einfach wie möglich halten, weil jede Komplexität auch in Software-Frameworks wieder Sicherheitsrisiken birgt. Klar, genau. Da hatte ich kürzlich auch einen interessanten Vortrag gehört auf der OOP dieses Jahr von jemand von Airbus, der eben genau darüber auch geredet hat und gemeint hat, man darf in sicherheitskritischen Systemen darf kein Code im Binary sein, sozusagen, der nicht verwendet wird. Genau. Das heißt, also irgendwelche Bibliotheken und Frameworks, die halt generisch alles Mögliche können, kann ich da nicht machen. Muss ich es wieder per IFDEF oder sonst irgendwie rausbauen, bevor ich das, und IFDEF sind eigentlich eine Katastrophe für sich. Darf man auch nicht. Also bei der Eisenbahn gab es sogar noch viel strengere Regeln. Das hat sich mittlerweile deutlich reduziert. Also es gab mal eine Richtlinie für sicherheitskritische Elektroniksysteme, die bis vor ein paar Jahren noch gültig war. Da waren auch so Dinge drin, dass man auf keinen Fall zum Beispiel unbeschränkte Multiplizitäten haben darf irgendwo. Ja. Selbst dynamische Speicherverwaltung war tabu, weil man sich da auch sehr schnell Probleme einhandelt, Race Conditions oder irgendwelche Sachen. Oder Out of Memory. Genau, Out of Memory darf halt auch nie passieren, sondern es muss vorher schon sozusagen zur Compile-Zeit alles feststehen, wie viele Instanzen gibt es, solche Dinge. Wobei man der Fairness halber natürlich auch dazu sagen muss, dass das in solchen Systemen auch nicht völlig unrealistisch ist, weil sich zur Laufzeit des Systems selten die Gleistopologie ändert. Ja, selten zumindest. Naja, ich sag mal so, das ist schon ein Problem. Bei Bauzuständen zum Beispiel, wenn größere Knoten umgebaut werden, kann das schon mal passieren, dass man für 6 Wochen jetzt mal eine andere Topologie hat, wenn eine Weiche ausgebaut ist oder sowas. Okay. Bei den Relaisstellwerken konnte man das tatsächlich so machen. Da hat man eben die entsprechenden Weichen und Signalgruppen, von denen ich gerade gesprochen habe, rausgebaut, hat eine andere reingebaut, hat sie weggelassen oder hat hinzugebaut, hat die Spurkabel neu gesteckt und dann war das Problem gelöst. Mhm. Bei den elektronischen Stellwerken, also bei den rechnerbasierten Stellwerken, muss eine neue Software drauf. Da kann man die Projektierung nicht mal eben so ändern, sondern da muss eine neue Software drauf, für die die geneigten Hersteller üblicherweise recht viel Geld nehmen. Mhm. Im Übrigen würde ich vorschlagen, lassen wir es jetzt an der Stelle mit der Software sein. Genau. Es gibt bei dem anderen Podcast, an dem ich mitwirke, bei Software Engineering Radio, hatte ich mal vor nicht allzu langer Zeit eine Episode mit dem CEO oder C-irgendwas-O, CFO, CIO vom DLR, der so ein bisschen erzählt hat über Software for Spacecraft. Und da kann man einiges dabei lernen. Und zwar insbesondere, dass neben dieser ganzen technischen Geschichten der Prozess ganz wichtig ist. Dass Leute sich, dass die Fehler zugeben, dass sie den Kollegen herholen zum Reviewen und so weiter. Gut, ich denke, wir wollen noch mal kurz über die Vorsignalisierung reden, über die technische Realisierung. Also ich kann mir vorstellen, ich glaube sogar, dass ich das weiß, dass es gelbe Signale gibt, die signalisieren, dass jetzt dann bald ein rotes kommt. Das heißt, da habe ich einfach eine Aussage drüber, ob es rot oder grün ist. Also das Signalsystem an sich ist auch wieder ein weites Feld. Da gab es sehr verschiedene Ansätze, auch in den beiden deutschen Staaten, die nach dem Krieg entstanden waren, unterschiedliche Ansätze. Heute ist es so, dass wir für alle Neubauvorhaben oder Umbauten eigentlich nur noch ein Signalsystem bei der Deutschen Bahn haben. Das ist das sogenannte KS-Signalsystem. KS steht für Kombinationssignal. Wobei KS-Signal dann wieder irgendwie doppelt gemoppelt ist. Aber ist halt so. Ja. Das ist ein Signalsystem, was man in die Gruppe der sogenannten Mehrabschnittssignale oder Mehrabschnittssignalisierung einordnen kann. Dieses abstrakte Signal, von dem wir vorhin schon immer gesprochen haben, was rot oder grün zeigt, also Halt oder Fahrt, das wäre ein typisches Einabschnittssignal. Mhm. Was heißt das? Das heißt, dieses Signal vermittelt dem Lokführer, der darauf zufährt, die Information nur genau für den nächsten Abschnitt. Ja. Das heißt, er weiß nur, in diesen Abschnitt darf ich reinfahren oder nicht. Das hilft ihm aber unter Umständen nicht weiter, da wir ja genau das Problem haben, dass wir vorsignalisieren müssen. Das hat man bei diesen Einabschnittssignalen dadurch gelöst, dass es separate Vorsignalbilder gibt. Also Signale, die ganz andere optische Bilder zeigen, die sogenannten Vorsignale. Zum Beispiel war das früher bei der Deutschen Bundesbahn im Westen so, dass ein grünes Signal, was jetzt für den nächsten Abschnitt wirklich gesagt hat, du darfst in diesen Abschnitt reinfahren, das Vorsignal dazu hatte zwei schräg übereinander stehende grüne Lichter, die dann gesagt haben, das nächste Hauptsignal zeigt Fahrt. Ja. Und wenn das nächste Hauptsignal Halt gezeigt hat, hat es zwei gelbe übereinander stehende Lichter, die gesagt haben, der nächste Abschnitt ist Halt. Dieses KS-Signalsystem, das führt das nun zusammen und es hat drei grundlegende Signalbilder. Das eine ist rot, ganz klar, Halt, und zwar genau hier stehen bleiben, nicht weiterfahren. Also das ist kein Vorsignal. Das ist kein Vorsignal, das ist Signal. Hier ist Schluss, hier darfst du nicht weiterfahren. Ja. Dann gibt es die Aussage gelb, die heißt, du darfst an mir, also an dem Signal, wo gelb leuchtet, noch vorbeifahren. Du musst aber in 1000 Metern oder wie lang der Bremswegabstand auf der jeweiligen Strecke eben ist, das weiß der Lokführer anhand seiner Fahrplanunterlagen, sagen wir mal 1000 Meter. Du darfst hier noch vorbeifahren, musst aber in 1000 Meter zum Stehen kommen. Mhm. Und dann gibt es die Aussage grün, die sagt, du darfst an mir vorbeifahren und mindestens noch das nächste Signal zeigt gelb. Also du darfst vorbeifahren und am nächsten Signal darfst du auch noch vorbeifahren. Und er weiß auch, wo das nächste Signal ist. Das sollte er wissen, wenn er Streckenkenntnis hat. Ah ja. Mhm. Im Wesentlichen ist es aber so, also wenn es grün zeigt, dann weiß er nicht, wann das nächste kommt, weil vorher kommt ja mindestens noch ein gelbes als Vorsignalisierung dafür. Ja. Oder wenn es gelb zeigt, weiß er, es ist mindestens okay. Im Bremswegabstand, so viel Zeit hat er noch. Gut, ich meine, aber er muss ja wissen, ob er jetzt einfach mal gemütlich runterbremst oder ob er dann eine Vollbremsung einleitet. Ja, das gut, das weiß er anhand, erstmal weiß er das eben, ich habe einen bestimmten Zug. Wenn er jetzt weiß, er hat einen sehr gut bremsenden Elektrotriebwagen, der wirklich wie eine Straßenbahn bremst und beschleunigt, dann weiß er, er muss jetzt keine Vollbremsung hinlegen. Wenn er einen sehr schweren, sehr schlecht bremsenden Güterzug hat, dann weiß er schon, er muss jetzt an dem gelben Signal mit maximaler Bremskraft bremsen. Eine andere Möglichkeit, die man sich vorstellen könnte, wäre ja auch noch, dass das Signal ihm nicht nur sagt, ja, hier kannst du vorbeifahren, sondern jetzt gilt die Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h, weil irgendwann weiß ich, kommt ein Zug. Also mal eine Frage, woher weiß der Lokführer eigentlich, wie schneller fahren darf? Das ist eine gute Frage. Der Lokführer weiß das anhand seiner Fahrplanunterlagen und auch das das Signal, von dem wir vorher immer schon gesprochen haben, das grün zeigt, das heißt nicht nur, du darfst fahren, sondern das heißt, du darfst so schnell fahren, wie es in deinen Fahrplanunterlagen für diese Strecke steht. Mhm. Fahrplan ist für den Lokführer eben nicht nur die Zeiten. Du musst um 6.13 Uhr da sein und um 6.07 Uhr, nein, die hat er auch. Er hat vor sich das sogenannte, früher war es tatsächlich ein Heft, gebundenes Material. Heute ist es elektronisch auf einem Display. Früher war es eben das Fahrzeitenheft, in dem drin steht für jede Betriebsstelle, wann er da sein muss, wann die reguläre Ankunfts- und Abfahrt- und auch Durchfahrtszeit ist. Mhm. Und daneben hat er das sogenannte Geschwindigkeitsheft liegen, was ihm für jeden Streckenkilometer genau sagt, wie schnell er dort fahren darf. Mhm. Man kennt das in der Eisenbahn, wenn man im Zug sitzt und mal aus dem Fenster schaut, sieht man an den Oberleitungsmasten oder an Strecken, die es nicht haben, an separaten Masten häufig solche Tafeln, die zwei Zahlen übereinander stehen haben. Zum Beispiel 40,6 oder 40,8 oder 50 in der Reihenfolge. Das sind die sogenannten Hektometertafeln. Das heißt, der Lokführer weiß, in welchem Streckenkilometer er jetzt ist. Also 40,6 heißt Kilometer 40,6 dieser Strecke. Mhm. Und dann kann er in sein Geschwindigkeitsheft schauen. Da steht dann drin, vom Kilometer 40,6 bis zum Kilometer, weiß ich nicht, 52,5 darfst du 130 fahren. Das wird allerdings heutzutage immer mehr auch durch Tafeln draußen dargestellt. Früher waren das nur bei deutlichen Herabnahme der Geschwindigkeit. Also du kommst auf einer Strecke an, da darfst du erstmal 160 fahren, dann kommt eine enge Kurve, wo du nur 90 fahren darfst. Dann wurde diese Herabstufung der Geschwindigkeit durch Blechtafeln, die draußen stehen, die eine Zahl tragen, nämlich den Zehntel der Geschwindigkeit. Also ach so, es waren also nicht die Kilometer angegeben, sondern doch, die Geschwindigkeiten. Doch, die Kilometer waren auch, die sind immer angegeben, seit es die Eisenbahn eigentlich gibt. Aber zusätzlich war dann eine Tafel einer bestimmten Form und Farbe, wo eine beispielsweise 9 drauf war, was dem Lokführer sagte, du musst jetzt anfangen, auf 90 abzubremsen. Und ab da, wo die 90 gelten, steht eine anders geformte Tafel, auch wieder mit einer 9 drauf. Ja. Also er weiß, ab hier darf ich nur noch 90 fahren. Und das korrespondiert mit den Angaben in seinem Geschwindigkeitsheft. Okay, weil genau, es hilft ja nicht zu sagen, ab hier noch 90. Ich muss ja auch da wieder vorsignalisieren. Genau, ich muss auch Geschwindigkeitswechsel vorsignalisieren, weil ich eben einen langen Bremsweg habe. Ja. Das ist das Prinzip, wonach der Lokführer weiß, wie schnell er fahren darf. Um die Sache, die eh schon komplizierte Sache, noch komplizierter zu machen, gibt es auch an Signalen eben noch Geschwindigkeitsanzeiger. Man stellt sich vor, eine zweigleisige Strecke, toll ausgebaut, darf man 160 fahren. Solange man eben auf dem durchgehenden Gleis auf dieser Strecke fährt, und dann gibt es jetzt einen Bahnhof an dieser Strecke, der hat jetzt aber 4 Gleise. Das heißt, es gibt einmal die beiden Gleise, die in der Mitte durchgehen, die Streckengleise, die durchgehenden Hauptgleise. Und jetzt kann es ja sein, dass er aber auf das rechte oder linke Gleis abgelenkt werden soll. Mhm. Da darf er natürlich nie 160 fahren, weil da eine Weiche drin liegt, die vielleicht nur mit 60 zu befahren ist. Ja. Jetzt wäre es aber auch blöd, alle Züge, die durch diesen Bahnhof durchfahren, auf 60 abzubremsen. Und dann muss man eine Geschwindigkeit eben auch an einem Signal zeigen, abhängig von der Stellung. Das heißt, das Einfahrsignal zeigt, wenn der Zug auf dem geraden Gleis durchfahren soll, einfach nur ein grünes Licht. Du darfst mit Streckengeschwindigkeit fahren, das weiß der Lokführer aus seinen Unterlagen. Wenn er jetzt aber auf ein Bahnsteiggleis weiter rechts oder weiter links abgelenkt wird und meinetwegen nur 60 fahren darf, würde zusätzlich an diesem Signal noch eine weiße Ziffer 6 leuchten und an dem Vorsignal dafür, das ihm sagt, ja, du darfst weiterfahren, würde eine gelbe Ziffer 6 leuchten, wo er weiß, aha, ich darf weiterfahren, muss aber jetzt auf 60 abbremsen. Und am Hauptsignal sieht er dann, aha, ich darf weiterfahren, aber nur mit 60. Okay. Wenn man das so alles hört, da kommt einem ja schon irgendwann die Frage in den Sinn, warum man die Züge eigentlich nicht gleich fernsteuert, wenn sowieso die sämtliche relevante Information über Halten, Geschwindigkeit sowieso von außen kommt. Ja. Na? Stimmt, das ist eine gute Frage. Das hat natürlich Gründe, denn wo wir vorhin schon über hohe Sicherheitsanforderungen gesprochen haben, ist ja ganz klar, sowas technisch zu realisieren, dass es eben auch sicher ist, ist aufwendig und frühestens jetzt eigentlich möglich. Also selbst vor 20, 30 Jahren gab es auch schon solche Ideen, aber es gibt bisher nur in Deutschland nur eine Bahn, also ein spurgebundenes Verkehrsmittel, was wirklich automatisch fährt, das ist die U-Bahn in Nürnberg. Mhm. Es gibt an Flughäfen noch solche People-Mover, das ist Kinderkram, darüber brauchen wir ja nicht reden, sondern also richtige Eisenbahnen, die auch so nach den Betriebsgrundsätzen fahren, so wie wir das gerade besprochen haben, wäre die U-Bahn in Nürnberg, die auf einer Linie sicher und auf der anderen, glaube ich, jetzt gerade im Mischverkehr sogar mit fahrergefahrenen Zügen eben automatisch fahrende Züge einsetzt. Mhm. Das geht natürlich da auch sehr gut. U-Bahn ist abgeschottet von äußeren Einflüssen, also von Witterung zum Beispiel, unabhängig und auch mit kurzen Wegen versehen. Also das ist ja alles nicht so dramatisch, wenn da mal eine Störung auftritt und ein Zug liegen bleibt, dann kann man da sehr schnell irgendwelche Leute evakuieren oder kann Techniker ranbringen. Ja. Theoretisch wäre das auch bei der richtigen Eisenbahn möglich. Und so einen teilautomatischen Betrieb hat man heute sogar. Also wenn man auf Schnellfahrstrecken unterwegs ist, wo man eben schneller als 160 fährt, da braucht man noch eine zusätzliche technische Einrichtung, die sogenannte Linienzugbeeinflussung, LZB. Mhm. Und die funktioniert so, dass man damit einen Zug zumindest aus technischer Sicht schon weitgehend automatisch fährt. Okay. Historisch gesehen war ja aber die PZB, also die punktuelle, heißt mir das, glaube ich, punktförmige Zugbeeinflussung vorher da, oder? Ja. Fangen wir da vielleicht an. Genau. Die PZB ist ein Sammelbegriff für sogenannte Zugbeeinflussungssysteme, die punktförmig wirken. Erstmal fragen, was ist überhaupt ein Zugbeeinflussungssystem? Ja, genau. Warum braucht man das? Wir haben sehr viel darüber geredet, wie man fahrwegseitig sicherstellt, dass immer nur ein Zug im Abschnitt ist und dass man das über Signale macht und auch Geschwindigkeiten dem Lokführer über Signale zeigt. Setzt natürlich immer voraus, dass der Lokführer auch das tut, was ihm das Signal zeigt. Jo. Und gerade bei schlechten Witterungsbedingungen, bei dichtem Nebel oder bei Schneefall oder sowas oder auch einfach durch Unaufmerksamkeit ist es eben so, dass man von einer bestimmten Fehlerrate ausgehen muss, dass ein Lokführer eben auch mal ein haltzeigendes Signal übersieht oder nicht entsprechend handelt. Ja. Und das hat man sehr früh erkannt, dass das ein Problem ist und hat sich sehr früh auch Lösungen einfallen lassen. Und eine davon ist die auf dem Indusi-Prinzip wirkende punktförmige Zugbeeinflussung, die wir schon seit den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts eigentlich auf einigen Strecken in Deutschland haben. Mhm. Und die genau das verhindern soll, dass man eben Signalbegriffe missachtet und nicht entsprechend handelt. Mhm. Ein Stück älter übrigens sind andere Verfahren. Man kann auch rein mechanisch sowas machen. Wir sind ja heute hier in Berlin und die Berliner S-Bahn zum Beispiel hat noch etwas anachronistischeres Verfahren. Dort gibt es an den Fahrzeugen einen metallenen Anschlag, der direkt auf das Bremssystem wirkt, also die Hauptluftleitung entlüften kann. Mhm. Und an den Signalen, die Halt zeigen können, gibt es einen Anschlag, also ein quasi hochgeklappt. Ja, nicht hoch, ja, ran, also weg, ja, oder ja. Also in Richtung Fahrzeug. Ein Hebel, der diesen Anschlag bewegt. Genau. Und ja, genau. Es ist also ein Streckenanschlag da, der wird entsprechende Signalstellung weggeklappt oder rangeklappt. Und wenn ein Zug jetzt über das haltzeigende Signal fährt, stoßen die beiden zusammen und auf dem Fahrzeug wird die Hauptluftleitung entlüftet, was bei der Eisenbahn zu einer sofortigen Bremsung führt. Genau. Also das ist so das Urprinzip, wo man sich einfach davor schützen will, dass jemand über ein haltzeigendes Signal fährt. Mhm. Die Indusi-PZB, das muss man dazu sagen, weil es gibt auch andere PZB-Wirkmechanismen, die kommt so wie gesagt aus den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts und funktioniert schon ein bisschen intelligenter. Da hat man ein anderes Wirkprinzip und kann auch schon mehr Informationen als nur Halt oder Fahrt übertragen. Das heißt, also eine Aufgabe von der PZB ist, wenn ein rotes Signal überfahren wird, hält der Zug an. Richtig, dann kann es allerdings schon zu spät sein, denn der Abschnitt dahinter kann ja durchaus schon von einem anderen Zug belegt sein. Ja. Und der Bremsweg ist, wie gesagt, so lang, dass es dann eigentlich schon zu spät ist. Das heißt, bei der Berliner S-Bahn hat man das übrigens anders gelöst. Da gibt es komplexere Regeln, wann Abschnitte frei sein dürfen. Ja, okay. Das heißt, man hat hinter dem haltzeigenden Signal immer noch so viel Platz, dass man einen Zug sicher zum Stehen kriegen kann, bevor es knallt. Mhm. Bei der richtigen Eisenbahn haben wir das nicht immer. Und deswegen muss man eigentlich schon was tun, wenn sich ein Zug einem haltzeigenden Signal annähert. Denn wir haben vorhin gehört, das Vorsignal ist eigentlich der Punkt, wo der Lokführer entscheiden muss, bremse ich oder fahre ich weiter. Und genauso funktioniert die Indusi-PZB. Das heißt, sie übermittelt auch schon am Vorsignal, Achtung, es gab einen Signalbegriff, der sagt, du musst jetzt bremsen. Und erstens, Lokführer, bitte bestätige mir, dass du diesen Signalbegriff wahrgenommen hast. Ah, ja. Und zweitens, fang auch wirklich an zu bremsen. Mhm. Und das geht so, dass der Lokführer nach Vorbeifahrt an einem Halt erwarten zeigenden Vorsignal innerhalb einer bestimmten Zeit, so 2 bis 4 Sekunden je nach Bauform, eine Taste betätigen muss, die sogenannte Wachsamkeitstaste. Das heißt, damit sagt der Indusi erstmal, ja, ich habe das zur Kenntnis genommen und ich weiß, dass ich jetzt bremsen muss. Und modernere Bauformen überwachen dann auch anhand einer Bremskurve, ob das Fahrzeug wirklich anfängt zu bremsen. Und wenn es das nicht tut, wird es mit maximaler Bremsverzögerung automatisch zum Stehen gebracht. Diese Wachsamkeitstaste ist was anderes als diese Fußtaste, die der Lokführer alle 20 Sekunden im Schlaf. Genau, zum Leidwesen ihrer Lebenspartner, Partnerin. Das ist genau das Ding. Das, was du ansprichst, ist die SIFA, die Sicherheitsfahrschaltung. Okay, ja. Da muss der Lokführer alle 30 Sekunden entweder eine Taste drücken oder eine gedrückte Taste alle 30 Sekunden spätestens loslassen. Das dient einfach nur der Überprüfung, ob der Mensch noch lebt. Ja? Ja. Kann ja auch sein, dass 10 Kilometer gar kein Signal kommt. Dann wäre es trotzdem gut zu wissen, ob der Lokführer noch fit ist oder nicht. In der Tat. Und das ist was anderes. Das ist ein zusätzlicher Taster, den er halt beim Überfahren eines restriktiven Signalbegriffs bedienen muss. Und das heißt, die PZB übermittelt durchaus nennenswert Daten und nicht nur... Die PZB, also PZB muss man mal definieren, ist der Oberbegriff. Ja, okay. Punktförmige Zugbeeinflussung. In Deutschland haben wir die punktförmige Zugbeeinflussung überwiegend vom Wirkprinzip Indusi. Induktive Sicherung, also man weiß nicht, wo das Sie herkommt. Da gibt es verschiedene Auslegungen. Alle sagen, es ist von Siemens, weil das die waren, die es erfunden haben. Andere sagen Sicherung oder sowas. Die übermittelt nur drei Informationen. Eigentlich vier, also keine und drei Wirkinformationen. Damit kann man schon ein bisschen was machen, aber richtig viel ist das auch nicht. Weil ich meine, diese Frage, ob der Lokführer dann diesen Wachsamkeitstaster gedrückt hat, das muss ja dann irgendwie wieder zurückwandern. Oder nee, das wandert passiert nicht das alles in der Lok? Das passiert alles auf dem Triebfahrzeug. Ah. Das ist der Riesenvorteil. Die Indusi ist streckenseitig sehr spärlich. Also das sind passive Bauelemente, die streckenseitig da sind, die keine Energieversorgung brauchen, die sehr, sehr einfach konstruiert sind, die auch an zum Beispiel solche mechanischen Formsignale angebaut werden können. Können wir ja kurz ansprechen. Ich habe schon gesagt, induktiv. Das heißt, das Ganze funktioniert über elektromagnetische Induktion. Vom Prinzip funktioniert so, dass auf der Lok ein Sender ist, der drei Frequenzen gleichzeitig ausstrahlt. Also elektromagnetisches Feld aufbaut mit drei verschiedenen Frequenzen, nämlich 500 Hertz, 1000 Hertz und 2000 Hertz. Und der strahlt das Fahrzeug, der Fahrzeugmagnet, sagt man. Es ist eigentlich kein Magnet, sondern es ist eine Spule, die strahlt, also drei Spulen eigentlich, die strahlen permanent diese drei Frequenzen ab. Und die Streckenausrüstung besteht auch aus solchen Spulen, die auf eine von diesen drei Frequenzen abgestimmt sind. Also 500, 1000 oder 2000 Hertz. Und wenn sie inaktiv ist, ist die Spule durch einen Schalter kurzgeschlossen. Also wenn mir das Signal zum Beispiel Fahrt zeigt, ist diese Spule kurzgeschlossen. Und dann kriegt das Fahrzeug, wenn es drüber fährt, davon gar nichts mit. Wenn diese Spule jetzt aber aktiv ist, und sagen wir mal am Halt zeigenden Signal ist die 2000 Hertz Spule aktiv, dann entsteht in dem Moment, wo das Fahrzeug über diese Spule fährt, eine elektromagnetische Einkopplung. Das heißt, die beiden sind in Resonanz und aus dem Spulenkreis auf dem Fahrzeug wird Energie in den Spulenkreis am Signal übertragen. Und das sorgt dafür, dass in dem Spulenkreis auf dem Fahrzeug die Spannung abfällt. Ja. Genau. Ja. Das kann man erkennen und kann eine Reaktion auf dem Fahrzeug auslösen. Okay. Das heißt also, wenn jetzt diese Indusi-Signalisierung dem Zug sagt, du musst jetzt bremsen, dann geht beim Zug sozusagen ein Countdown los, wo er sagt, innerhalb von 4 Sekunden muss ich einen Knopf drücken und dann muss er anfangen zu bremsen. Okay, es gibt keinerlei weitere Interaktion. Es gibt keine Interaktion, sondern das ist rein auf dem Fahrzeuggerät und durch diese sehr robuste induktive Übertragung funktioniert das halt auch bei Regen und bei Schnee und bei schlechtem Wetter. Und das ist wirklich ein äußerst robustes System. In gewisser Weise kann man aber sagen, dass die PZB nicht wirklich ernsthaft sicherheitsrelevant ist, weil sie ja quasi nur ein Add-on für das darstellt, was ein aufmerksamer Lokführer sowieso tut. Also eigentlich ist die der Plan B. Die ist der Plan B. Sie ist auch nicht signaltechnisch sicher, um den schönen Begriff mal einzuführen. Signaltechnisch sicher ist all das, was wir vorhin schon gesagt haben, solche Fail-Safe-Lösungen. Wenn zum Beispiel einer den PZB-Magneten abbaut, kriegt man das nicht mit, dann ist der einfach nicht da. Und das Fahrzeug weiß ja auch nicht, wo PZB-Magneten sein sollen. Das heißt, auch kaputte, gestörte PZB-Magnete oder Spulen streckenseitig würde man auf dem Fahrzeug nicht mitkriegen. Das heißt, es ist per se nicht signaltechnisch sicher, aber es ist natürlich schon ein deutlicher Sicherheitsgewinn. Also davon auszugehen, dass das in 99,9% der Fälle eben schon funktioniert, ein Mensch aber eine sehr viel höhere Fehlerrate hat einfach, ist das schon sinnvoll. Ja, klar. Es gibt jetzt auch die LZB, die linienförmige, denke ich mal, Zugbeeinflussung. Genau. Und die wird bei Schnellfahrstrecken verwendet, oder? Richtig. Da hat man zwei Motivationen eigentlich. Die erste ist, dass man sagt, wenn man sehr, sehr schnell unterwegs ist und auch das Wetter nicht immer toll ist, will man nicht mehr sich darauf verlassen, dass ein Lokführer irgendwelche Lichtpunkte wahrnimmt, die mit 250 oder 300 auf ihn zugeschossen kommen ja. und er vielleicht bei schlechter Sicht noch eine halbe Sekunde Zeit hat, sie zu verstehen. Mhm. Davor möchte man sich schützen und das Zweite ist eben, dass man auch die PZB, genau weil sie nicht signaltechnisch sicher ist, für sowas nicht noch adaptieren wollte, sondern wollte ein neues System schaffen, was diese Anforderungen beide unter einen Hut bringt, nämlich einmal, dass man über größere Distanzen die Signale dem Lokführer schon irgendwie kenntlich machen will und zum anderen, dass man ein sicheres System haben will, was wirklich permanent sich auch selbst überwacht. Die LZB funktioniert so, dass in der Mitte zwischen den beiden Schienen im Gleis ein Kabel liegt, was alle 100 Meter, eigentlich ist es eine Leiterschleife, eine lange, lange Leiterschleife, die ist 12 Kilometer zum Beispiel lang oder 6 Kilometer, je nach Bauform. Ja. Und diese Leiterschleife besteht aus zwei Kabeln. Und eins davon läuft immer in der Mitte zwischen den beiden Schienen auf den Schwellen und das andere läuft links oder rechts im Schienenfuß, also unten in der einen Schiene und ist da versteckt. Und aktiv ist oder das Entscheidende ist immer nur das, was in der Mitte liegt, denn in der Mitte ist am Fahrzeug eine entsprechende Sende- und Empfangsantenne unter dem Fahrzeug angebracht. Und alle 100 Meter etwa wechseln die beiden ihre Position. Das heißt, das Kabel, was in der Mitte läuft, springt nach rechts rüber oder links rüber in die Schiene und das, was vorher direkt an der Schiene lief, springt in die Mitte. Und das sorgt dafür, dass alle 100 Meter die Polarität quasi des ausgestrahlten Signals wechselt. Muss man noch dazu sagen, das ist ein Kabel, was eben nicht geschirmt ist oder sowas, sondern was genau das nämlich nicht tut, ein Schlitzleiter. Eine Antenne, die natürlich einen dicken Kunststoffmantel drumherum hat, um als Robustheit und Schutz, aber elektrisch offen ist und ein Signal abstrahlen kann und ein Signal empfangen kann von dem Zug, der drüber fährt und in 30 Zentimeter Höhe darüber seine Sende- und Empfangsantennen hat. Aber dadurch, dass die Flussrichtung quasi des Stroms in dem Kabel, weil es ja eine Schleife ist, alle 100 Meter durch diese Vertauschen der beiden Kabel wechselt, kann man auch feststellen, wann der Zug nämlich genau diese 100 Meter hinter sich gebracht hat. Das dient also auch dem Zug einer genauen Positionsbestimmung. Wo bin ich? Der Zug zählt quasi die Wechsel mit. Der Zug zählt diese Schleifenwechsel mit und weiß damit sehr genau, wo er gerade ist. Denn ein Problem bei der Eisenbahn ist immer festzustellen, wo bin ich eigentlich? Mhm. Man kann das über Odometrie machen, das heißt, man kann die Radumdrehung messen. Ja. Wenn man jetzt allerdings eine Lok hat, an der alle Achsen angetrieben sind, habe ich das Problem, dass ich auf allen Achsen Schlupf habe während des Fahrens und dadurch die Messung ungenau wird. Ja. GPS wäre die andere Möglichkeit. Gab es aber 1963, als man das erfunden hat, noch nicht. Gutes Argument, aber könnte man sich ja heute überlegen, das einzubauen. GPS hat allerdings auch so ein paar Probleme, nämlich GPS funktioniert äußerst unzuverlässig in Tunneln. Guter und Punkt. Und GPS funktioniert auch bezüglich der Genauigkeit nicht genau genug, um sicher, also wirklich mit einer signaltechnischen Sicherheit zu entscheiden, bin ich auf dem linken oder auf dem rechten Gleis. Oh klar, stimmt, ja. Mhm. Das ist bei GPS ein Problem. Okay. Und GPS hat auch das Problem, dass wenn bestimmte Nationen wieder mal Krieg führen, man eventuell mit einer sehr viel schlechteren Genauigkeit rechnen muss. Ja. Und darauf möchte man sich bei der Bahn eigentlich nicht verlassen. Ja. Das heißt also, eine Aufgabe der LZB durch diese Schleifenwechsel ist es, dem Zug zu erlauben, mitzuzählen und damit relativ zu einem manuell festzulegenden Startpunkt die Position auf der Strecke zu definieren. Genau. Ich muss aber die Startposition muss ich erstmal quasi festlegen. Ist ja eine relative Messung. Nee, das geht auch automatisch, dadurch, dass die Schleifen bestimmte Identifikationsmerkmale aussenden. Das heißt, man weiß diese Schleife. Wenn der Zug jetzt in die LZB aufgenommen wird. Genau. Jetzt kommen wir zu dem, was jenseits des Wechsels der Polung passiert quasi das passiert. Nur an diskreten Stellen. Es gibt sogenannte LZB-Aufnahmestellen. Kann man, wenn man beim Zug fährt und ein schnelles Auge hat, auch manchmal sehen, dass da so eine Blechtafel LZB steht. Mhm. Muss man mal drauf achten. Dann ist man an einer Stelle, wo man aufgenommen werden kann in die LZB. Und an der Stelle weiß man ja, wo diese Tafel steht. Und man weiß auch, der Zug ist in dem Moment da. Und ab dem Zeitpunkt kann er ja die Schleifenwechsel mitziehen. Also da gibt es quasi eine absolute Positionsinformation. Genau, das heißt aber, in diesem Signal wird mehr übertragen, also da wird nicht nur gezählt, sondern da wird Nutzdaten übertragen. Da wird übertragen. Noch viel mehr übertragen, genau. Und zwar passiert das auch hier, das ist geschuldet der Entwicklungsgeschichte. Vor 40 Jahren hatte man noch Probleme, leistungsfähige Rechner fahrzeugtauglich zu machen. Also die waren zu schwer und wenig robust genug. Das heißt, der LZB macht auch hier sehr viel in ihrer Streckenzentrale. Also irgendwo im Stellwerk ist die mit untergebracht. Das heißt, da passiert sehr viel. Was dem Fahrzeug übertragen wird, dem spezifischen einzelnen Fahrzeug, sind eigentlich nur drei Werte. Das ist einmal die sogenannte Zielentfernung, die sogenannte Zielgeschwindigkeit und die gerade in diesem Moment zulässige Geschwindigkeit. Mhm. Das Entscheidende für die Sicherheit ist eigentlich nur die Geschwindigkeit, die er gerade fahren darf. Das ermittelt die LZB anhand der Signalstellung. Sie weiß vom Stellwerk, welche Signale zeigen Fahrt, welche zeigen Halt. Sie weiß auch, wo der Zug ist und kann somit ausrechnen, der Zug X hat jetzt noch 3,843 Kilometer bis zum nächsten Halt zeigenden Signal, braucht 2,3 Kilometer zum Bremsen und kann dann, wenn er eben in den Bereich dieser Bremskurve kommt, die zulässige Geschwindigkeit, die übertragen wird über diese Antenne, das Kabel, allmählich absenken und der Zug muss halt immer langsamer fahren als diese Geschwindigkeit, sonst wird er automatisch angehalten. Kriegt das der Lokführer angezeigt und er bremst selber oder wird der Zug von automatisch runtergebremst? Beides. Also erstmal kriegt der Lokführer natürlich eine Anzeige, weil er der Verantwortliche für das Führen des Triebfahrzeugs ist. Ja. Das heißt, er ist eigentlich der, der es tun muss. Ich bin jetzt ein bisschen überfragt, ob er, wenn er es nicht tut, mit einer Betriebsbremsung, also mit einer relativ moderaten Bremsung sozusagen immer nur wieder auf den Wert der Kurve, der Bremskurve heruntergebracht wird oder ob er mit einer Schnellbremsung zum Stehen gebracht wird, das weiß ich jetzt nicht. Aber das ist eigentlich auch nicht das, was man mit der LZB will, denn sie ist primär erstmal als Unterstützung für den Lokführer gedacht und das machen diese zwei anderen Werte, von denen ich gesprochen habe, nämlich die Zielentfernung und die Zielgeschwindigkeit. Wenn man den Fall hat, ein Zug fährt auf ein haltzeigendes Signal zu, dann fängt ab einer gewissen Entfernung, bei modernen LZBs ist es glaube ich 12 Kilometer. 12 Kilometer vorher sieht der Lokführer auf einem Display erstens in dieser Entfernung, nämlich 12 Kilometern, gilt eine neue Zielgeschwindigkeit und die ist in diesem Falle 0. Das heißt, da musst du stehen bleiben. Und er sieht also, er muss auf 0 runter und er sieht, dass er jetzt noch 12 Kilometer, 11,9, 11,8, 11,7, das läuft also langsam runter. Und wenn er dann im Bereich seiner Bremskurve kommt, sieht er in seinem Tacho, also Eisenbahntachos haben in Fahrzeugen, die LZB geführt fahren können, zwei Zeiger, nämlich einen gelben, der die Ist-Geschwindigkeit anzeigt und so ein kleines rotes Dreieck am äußeren Rand, das die Sollgeschwindigkeit anzeigt. Und wenn er sich dann diesem Punkt annähert, läuft allmählich die Sollgeschwindigkeit runter, aber weil es ja ein guter Lokführer ist, hat er vorher schon seine Fahrt entsprechend geplant. Er weiß, er muss in 3 Kilometern zum Stehen kommen, will auch nicht, dass die Fahrgäste durcheinander fallen und bremst halt langsam ab und kann seine Fahrt planen. Und das ist eigentlich auch der Hauptgrund für die LZB gewesen, dem Lokführer eine Möglichkeit zu geben, vorauszuschauen, was denn in x Kilometer Entfernung passiert. Ich meine, ein Hintergedanke da ist ja wahrscheinlich nicht nur die Sicherheit, sondern eben auch Energieeffizienz. Man will ja nicht unnötig viel bremsen. Richtig. Gut, auch da im Anfangsjahren, also 60er Jahren, als man das System erfunden und eingebaut und eingeführt hat, war vielleicht das noch nicht so relevant. Ja, aber heute? Aber heute ist es definitiv wichtig. Energiesparendes Fahren ist ein Top-Punkt für viele Lokführer auch. Haben ja auch Energiezähler in ihren Displays. Man sieht also auf so einer Lok, wie viel Kilowattstunden Strom habe ich denn jetzt verbraten. Aber auch, wie viele Kilowattstunden habe ich durch elektrisches Bremsen, das habt ihr genau, im Trax-Podcast auch schon gemacht, wie viele Kilowattstunden habe ich denn wieder erzeugt. Und klar, hilft die LZB da sehr, weil er genau sieht, vor ihm bummelt ein langsamer Zug, jetzt brauche ich auch nicht schnell fahren. Ein anderer Begriff, der in dem Zusammenhang ja immer wieder auftaucht, ist das ETCS, European Train Control System. Kann man das definieren als europäisch standardisierte LZB? Ja, die Zugbeeinflussungssysteme, also das PZB und LZB, sind eigentlich der Haupthinderungsgrund für wirklich transeuropäischen Verkehr. Ja. Die Stromsysteme hat man mittlerweile ganz gut im Griff. Also jede moderne Drehstromlok kann eigentlich recht viele Stromsysteme fressen und damit klarkommen. Auch die Spurführung ist zwar in Details anders, also Schienenneigung zum Beispiel ist unterschiedlich in verschiedenen Ländern. Ja. Haben wir auch bei der Trax drüber geredet. Stimmt, genau, da habt ihr auch drüber geredet. Aber der wirkliche Hinderungsgrund sind die Zugbeeinflussungssysteme. Da haben sich über die Jahrzehnte eben verschiedenste Lösungen entwickelt. Die LZB ist eben jetzt eine typisch deutsche Lösung. Die gibt es in Österreich noch und sogar in Spanien fährt teilweise mit LZB. Mhm. Aber in allen anderen Ländern nicht. Dafür haben sich da andere Systeme entwickelt. Die Franzosen übertragen zum Beispiel auf ihren Schnellfahrstrecken die Fahrinformationen über die Schiene. Mich über die Gleisstromkreise, von denen ich vorhin gesprochen habe. Ja. Da werden eben verschiedene Frequenzen eingespeist, die verschiedenen Geschwindigkeitsstufen entsprechen. Das kann man auch machen. Ja. Ist aber alles absolut inkompatibel zueinander und ist auch der größte Aufwand. Also beim Trax-Podcast habt ihr, glaube ich, das auch kurz angesprochen, wenn man eine Lok hat, die in verschiedenen Ländern fahren will, dann ist deren Unterseite eigentlich nur noch mit Sensoren und Antennen und irgendwelchem Kram. Und Schaltschränke innen drin. Und Schaltschränke innen drin, wo man die ganzen Lösungen irgendwie unterbringen muss. Und deswegen kann man vor, mittlerweile dürften es auch fast 20 Jahre her sein, nicht ganz 15 Jahre vielleicht, auf die Idee, ein modernes Zugbeeinflussungssystem zu bauen, was europaweit einheitlich ist und auch moderne Technik hat. Also die LZB, da gibt es Wüste noch in Betrieb, weiß ich nicht genau, aber es gab mal so mit so Ferritkernspeichern, also irgendwelche uralten 60er-Jahre-Elektronik und auch die Übertragung, die da gemacht wird, die Telegramme, die Struktur, das ist halt alles sehr alte Technik und man hat sich überlegt, was haben wir denn heute so aus der Informatik und aus der Telekommunikation für Lösungen, die man verwenden kann, um so ein interoperables Zugbeeinflussungssystem zu bauen. Und dabei ist das ETCS rausgekommen. Ist aber von dem, was es tut und wie es ist sich in den Gesamtkontext eingliedert, genau das, was wir mit LZB und PZB eigentlich diskutiert haben. Es geht schon ein bisschen drüber hinaus. Das ETCS deckt viel mehr der Betriebsprozesse ab. Also die LZB zum Beispiel und die PZB sind wirkungslos oder kann man nicht einsetzen, wenn man rangiert. Wenn man also ohne Signale in so einem Bahnhof hin und her fährt und Wagen zusammenkuppelt zum Beispiel. Da könnte man mit ETCS sogar, also ETCS bietet auch Betriebsmodi dafür. ETCS deckt eben sehr viel mehr der Betriebsfunktionalität der Eisenbahn ab, was das System auch komplizierter macht. Und ETCS gibt es in verschiedenen Leveln. Level 1 bis 3 sind definiert, die unterschiedlich fortgeschrittene Technologien voraussetzen. Mhm. Das Interessanteste ist sicherlich das Level 2, was auf GSMR setzt als Übertragungsmedium. GSMR ist eine Variante des klassischen GSM-Mobilfunkstandards, wie wir überall in Handynetzen haben. Ja. Der ist angepasst worden für die Bedürfnisse der Bahn, hat so ein paar zusätzliche Features, auch nochmal eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, soweit ich weiß, bekommen. Mhm. Und der wird dort anstelle eben zum Beispiel dieses Kabels bei der LZB, was auf kurze Distanz Informationen überträgt, werden hier die Informationen wirklich über ein Mobilfunknetz auf die Züge übertragen. Da geht natürlich dieses Positionszählen nicht mehr. Genau, das muss man beim ETCS anders machen. Da braucht man sogenannte Balisen. Das sind, heute würde man sagen, so RFID-Tags, die im Gleis liegen. Funktioniert genau so. Ja. Das sind passive Elemente, die alle paar Kilometer im Gleis angebracht sind, die eine statische Informations- oder Positionsangabe haben. Und wenn der Zug drüber fährt, strahlt er da einen Impuls rein, der Energie einerseits mitbringt, um diese Balise zu aktivieren. Und die strahlt dann im Gegenzug ihre Positionsdaten raus. Und daher weiß der Zug genau, wo er ist. Okay, ich denke, damit sind wir auch mit diesem Ding durch. Wir haben jetzt noch so ein paar ergänzende Themen, die man vielleicht unter dem Begriff Betriebssteuerung zusammenfassen könnte. Und wo wir gerade schon über Funk reden, ich weiß, dass es den Bahnfunk gibt, also quasi einen Sprechfunk für die Bahn. Hat der im Zusammenhang mit dieser ganzen Sicherheitssteuerungs, du jetzt anhalten, du so schnell fahren, Geschichte, eine Relevanz oder ist das nur, hey, besorg mir mal einen Labercase weg am nächsten Bahnhof, ich habe Hunger? Dafür kann man es auch verwenden. gerade im Rangierfunk macht man sowas auch gern mal. Darf man natürlich nicht Funkdisziplinen. Nee, klar. Das kenne ich so Luftfahrt. Nein, also er hat auch eine Sicherheitsfunktion. Mhm. Also erstmal migriert dieser Bahnfunk jetzt auch in das GSMR. Also das wird nicht nur für ETCS benötigt, um digitale Prozessdaten auszutauschen, sondern es dient auch der Sprachkommunikation. Mhm. Vorher war es ein analoger Funk, schon seit den 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und muss man dazu sagen mittlerweile. Ja. Und der hat durchaus Sicherheitsrelevanz. Also Nothalteaufträge zum Beispiel kann man darüber versenden. Das ist auch was ein Lokführer zum Beispiel als erstes tut, wenn es mal gekracht hat und er nicht sicher ist, ob sein Zug noch überall im Gleis steht, der könnte ja ins Nachbargleis ragen, wenn er entgleist ist, einen Nothalteauftrag absetzen per Funk. Das heißt, Nothalteauftrag heißt, ich bin gerade angehalten. Nee, Nothalteauftrag heißt eher alle anderen in dem Abschnitt zwischen Bahnhof X und Y sofort anhalten, Betriebsgefahr. Mhm. Das kann aber auch jemand im Stellwerk machen, der sieht, da geht jetzt irgendwas schief, dann kann er das auch tun. Das heißt, so ein Nothalteauftrag wird darüber auch übertragen. Und natürlich, sehr wichtig ist der Funk für den Fall, wenn unsere Sicherungstechnik, unsere tolle, mal nicht funktioniert. Mhm. Kann sich vorstellen, Stellwerk fällt aus, dann können wir ja nicht in einem größeren Bereich den Bahnbetrieb einstellen. Man sollte vielleicht zumindest die Züge mit Leuten drin noch in den Bahnhof holen können. Da gibt es zwar immer noch eine technische Rückfallebene, dass man an so einem Signal auch ein Ersatzsignal anschalten kann mit ganz komplexen betrieblichen Randbedingungen. Aber wenn auch das nicht mehr geht, kann ich immer noch zum Funk greifen und den Lokführern Befehle diktieren. Dafür gibt es auch eine sehr formalisierte Sprache und es gibt ein Formular, was der Lokführer auf der Lok hat und ein anderes Formular, was der Fahrdienstleiter im Stellwerk auf dem Stellwerk hat. Die müssen dann miteinander reden und müssen gleichzeitig dasselbe in diese Formulare eintragen, auch zurücklesen, unterschreiben. Damit kann man eben einen Lokführer zum Beispiel auch befehlen, an einem haltzeigenden Signal vorbeizufahren. Ah ja, okay. Also der Fahrdienstleiter weiß eben, dieses Signal kann ich aufgrund einer Störung nicht auf Halt stellen. Ersatzsignal geht aus irgendwelchen Gründen auch nicht. Ja. Aber ich weiß, der Abschnitt ist frei, da bin ich mir sicher, das habe ich geprüft und der Zug soll bitte daran vorbei und an das Bahnsteiggleis fahren. Dann kann er das befehlen. Mhm. Okay. Und dafür brauche ich den Funk eben auch. Mhm. Geschichten, die der Zugführer, also der Mensch hinten in den Wagen, im, ja. so von wegen, ich melde mal vor, ich habe drei Leute, die verspätet hier ankommen, bla bla bla, das geht aber nicht darüber, das macht er, glaube ich, im Handy. Das macht er selbst, ja. Okay. Wo wir schon gerade an den oder von den Pflichten von Lokführern und anderem Personal reden, du hast schon ein paar Mal erwähnt, dass es da Formulare gibt, wo man bestimmte Dinge protokollieren muss, damit es halt nachvollziehbar ist, denke ich mal. Gibt es sonst noch irgendwas, was der Lokführer quasi einhalten muss, dieses, um die Sicherheit gewährzuleisten? Also muss der zum Beispiel, ich weiß nicht, in der Fliegerei ist es so, bevor der Pilot losfliegt, muss er einmal um den Flieger laufen und gucken, ob alles in Ordnung ist. Muss er auch? Das muss er auch. Wobei das unterschiedlich ist. Es gibt sogenannte Vorbereitungs- und Abschlussdienste auf den Loks. Ja. Hängt immer ein bisschen davon ab, wo so ein Lokführer jetzt seinen Dienst anfängt. Also bei ICEs zum Beispiel, die in Hamburg Altona zum Beispiel losfahren, die kommen aus Hamburg-Eidelstedt, das ist das große ICE-Betriebswerk, wo die ICEs gewartet und auch vorbereitet werden für die Fahrt. Ja. Da gibt es dann einen Bereitstellungslokführer, der den Zug nach Altona fährt und da an den Lokführer übergibt, der den dann nach bis nach Kassel oder bis nach Göttingen fährt und dann kommt der nächste, der bis nach München fährt, dann würde der Bereitstellungslokführer diesen Vorbereitungsdienst machen oder wenn er aus dem Werk kommt, ist es dort wahrscheinlich schon erledigt. Aber es gibt durchaus den Fall, dass ein Lokführer eben auch morgens an seine Lok kommt und dann gibt es da im Regularien bestimmte Dinge, die geprüft werden müssen, von einfachen Sachen wie geht die Spitzenbeleuchtung, also die drei weißen Lichter, streut die Sandstreueinrichtung Sand, bremst, geht die Indusi und solche Sachen. Also da gibt es entsprechende Regularien. Mhm. Okay. Ein anderes Thema, das wir vorhin schon angesprochen haben, war der Fahrplan, der dem Lokführer sagt, wann er wo wie schnell fahren darf und wahrscheinlich auch, wo es Baustellen gibt und so weiter. Ich kenne ja den Begriff Ebula. Richtig. Ist das der? Das ist es. Ebula ist schöne bahnamtliche Abkürzung für elektronischer Buchfahrplan und LA, wobei LA für Verzeichnis der Langsamfahrstellen steht. Ist ein bisschen mehr. Die LA enthält nicht nur, es war ursprünglich mal so, dass dort vermerkt war, wenn aufgrund von Bauarbeiten oder Beschädigungen man irgendwo nicht so schnell fahren darf, wie es eigentlich im Fahrplan steht. Dann steht dann da drin halt von Kilometer so und so bis Kilometer so und so wegen Oberbaumängeln nur 70. Ja. Ja, ja. Da stehen allerdings auch noch andere Dinge drin, betriebliche Besonderheiten. Also eine, die mir gerade einfällt, ist das sogenannte Heizverbot zum Beispiel. Das braucht man bei bestimmten Bauformen der Gleisstromkreise, von denen wir gerade gesprochen haben, und bestimmten Diesellokomotiven, die einen Generator auf der Lok haben, die den Strom erzeugt für die Zugheizung. Heute sind Wagen ja üblicherweise elektrisch beheizt und auf bestimmten Diesellokomotiven gibt es einen an dem großen Dieselmotor, der die Lok antreibt, auch einen Generator, der den Strom für die Heizung im Zug erzeugt. Mhm. Und der erzeugt unter bestimmten Umständen Störfrequenzen, die in der Höhe liegen oder in einem Frequenzbereich liegen, wo bestimmte alte Bauformen von Gleisstromkreisen reaktiv sind. Okay. Und dann gibt es Abschnitte, wo der Lokführer die Zugheizung ausschalten muss, weil sonst nicht sichergestellt ist, dass die Gleisfreimeldung richtig funktioniert. Dann steht sowas eben auch in der LA drin, Kilometer so und so bis Kilometer so und so Heizverbot. Und diese Ebola-Lösung ist halt die Ablösung von Unmengen von Papier. Also wenn man früher auf Loks kam, gibt es da Schränke hinter dem Lokführer, die sehen aus wie ein gut sortiertes Bücherregal, wo lauter rosa Hefte, die haben so ein rosa Einband, drinstehen und zwar richtig viele für alle Strecken, die dieser Zug befahren soll oder kann, wo eben genau Geschwindigkeitsheften und sonstige Angaben, Fahrplanunterlagen drin waren. Das waren kiloweise Papier, die auf so einer Lok waren und man hat auch das Problem, dass wenn eine neue Fahrplanperiode kommt, wo sich Dinge ändern, man den ganzen Kram mal wegschmeißen kann. Ja. Deswegen macht man das heute durch ein zusätzliches Display auf der Lok, in dem diese Fahrplandaten auf einer Speicherkarte elektronisch vorliegen, die der Lokführer sich für jede Strecke abrufen kann und die mit der Zugfahrt auch so durchscrollen, dass er immer sieht, wo er ist. Und dieses Durchscrollen, geht es anhand der Zeit oder anhand der LZB-Punkte? Also es geht ja auch auf Strecken, wo keine LZB liegt, das geht immer. Ich glaube, es ging früher mal nur nach der Zeit, wo er dann auch so Korrektur vornehmen musste, wenn er verspätet war. Ja, ja. Er kann natürlich manuell scrollen. Ja, klar, klar. Aber ich glaube, heute geht es teilweise auch schon per GPS-Position. Der steht dann genau genug. Oder per Zugposition. Das weiß ich aber nicht hundertprozentig. Es kann sein, dass es immer nur rein zeitgesteuert ist. Das weiß ich nicht genau. Der letzte Punkt, den wir vielleicht noch als Ausblick für eine vielleicht hoffentlich irgendwann mal stattfindende weitere Omega-Tau-Episode da sehen könnte, ist die Aufgabe von Stellwerken, haben wir schon geredet. Die sind eigentlich heutzutage zumindest im Fernverkehr relativ überregional zentralisiert, oder? Nee, das ist nicht ganz so. Also das ist, es ist so, dass die Betriebsführung heute sehr zentral ist, ein Stellwerk aber immer noch einen relativ kleinen Bereich stellt. Etwa so 6 Kilometer in beide Richtungen von dem Stellwerk. Wobei man heutzutage sehr schwammig nur noch definieren kann, was ist eigentlich ein Stellwerk, weil da sitzt keiner mehr. Das ist eigentlich nur noch ein Rechnerschrankgehäuse, also ein Betongebau, wo lauter Rechner drinstehen. Diese 6 Kilometer liegen daran, dass man ja Weichen stellen muss und Weichen zum Umstellen dicke Motoren brauchen mit mehreren Kilowatt Leistung. Und man den Strom irgendwie dahin transportieren muss. Und das geht weiter als 6 Kilometer aus dem Stellwerk eigentlich nicht so wirklich gut. Ja. Das heißt, ein Stellwerk hat einen relativ überschaubaren Bereich. Es macht aber sowieso nur die wirklichen Hardcore-Sicherungsanforderungen. Mhm. Das heißt, das Stellwerk an sich prüft wirklich nur, ist eine Fahrstraße zu einem bestimmten Zeitpunkt erlaubt? Wenn ja, stellt sie ein, verschließt sie, so wie wir das besprochen haben, und gibt sie wieder frei, wenn der Zug drüber gefahren ist. Das ist aber nur die halbe Miete, um Bahnbetrieb abzuwickeln. Ich muss das ja noch irgendwo raus bedienen. Ja, und auch so die globalstrategischen, genau, dass alles zusammenpasst. Ich muss ja auch meine die Betriebsplanung bei der Eisenbahn und die Durchführung, das wäre auch nochmal ein Kapitel für den eigenen Podcast. Das ist auch nicht gerade einfach. Aber ich brauche die Bird's Eye View. Also ich muss irgendwie von oben drauf schauen und wissen, wie sieht denn mein Betrieb aus? Welcher Zug soll zuerst fahren? Wie mache ich das Dispositiv? Lasse ich einen warten und überholen durch einen anderen? Und das geht eben sehr viel einfacher, wenn alle Leute, die einen größeren Bereich betreuen, eben zusammensitzen und nicht miteinander telefonieren müssen. Und das kann man seit ein paar Jahren, so seit 10 Jahren etwa, auch wirklich technisch machen, 15 Jahren. Und das geschieht durch die sogenannten Betriebszentralen. Das sind 7 Stück in Deutschland, in Berlin zum Beispiel, in Hannover, in Karlsruhe, in München. Wenn ich alle durchgehe, mir fallen garantiert nicht alle ein. Klar. Aber die sind sozusagen verantwortlich für eben etwa 1/7 des deutschen Bahnnetzes. Und von dort werden sehr, sehr viele Stellwerke, also alle aktuellen elektronischen Stellwerke, ferngesteuert. Auch einige ältere Bauformen kann man mittlerweile fernsteuern. Also per Telefon dann ist da dann ein Elektromotor am Hebel? Nee, die Hebel, also bei den mechanischen Stellwerken geht es nicht. Okay. Aber bei Relaisstellwerken, die kann man gut fernsteuern. Und so eine Betriebszentrale ist eigentlich ein wesentlich großer Raum, abgedunkelt mit sehr vielen Arbeitsplätzen, wo Fahrdienstleiter sitzen und von dort aus über hunderte von Kilometern Stellwerke fernsteuern. Also zum Beispiel, weil ich es gerade gut kenne, deswegen das Beispiel Bremen Hauptbahnhof, elektronisches Stellwerk, recht neu, steuert eben den gesamten oder sichert den gesamten Verkehr rund um den Bremer Hauptbahnhof, Einfahrten, Ausfahrten, alles Mögliche. Und der Fahrdienstleiter, also der verantwortliche Bahnmitarbeiter für die Abwicklung dieses Betriebs, sitzt in Hannover und steuert eben das Stellwerk in Bremen fern, sieht auf seinen Monitoren, also 8 Flachbildschirme vor sich stehen in so einem Rund, was so nach oben so rüber geht, sieht dort eben den gesamten Betriebszustand, sieht, welche Gleise belegt sind, sieht, welche Gleise frei sind, sieht, wie die Weichen stehen, sieht, wie die Signale stehen und hat zudem noch zusätzliche Übersichtsmonitore, wo er sieht, welche Züge bewegen sich auf dem Bahnhof zu, wo sind die gerade, wie ist das disponiert, welcher Zug soll in einem Konfliktfall zuerst fahren. Fahrpläne, Verspätungen. Fahrplan, er sieht auch, er hat so ein genanntes Zeitweglinienbild. Das heißt, er hat einen Bildschirm, wo er für einzelne Strecken, so sieht aus wie so ein Schnittmusterbogen, so schräge Linien sieht. Ja. Das ist nämlich eine Zeitachse nach unten und eine Ortsachse in der Waagrechten. Da kann man dann je schneller, desto waagrechter die Linie und so. Genau, kann er sehen, wie die Züge geplant sind. Ja. Also was in einer kräftigeren, in der helleren Farbe, glaube ich, sind die Züge, wie sie geplant laufen. Ja. Dann hat er in der Mitte etwa des Bildschirms so eine dicke Linie, das ist jetzt. Ja. Also das ist der aktuelle Zeitpunkt. Ja. Und da drüber sieht er, wie die Züge wirklich fahren. Ja. Und kann halt sehen, wie viel Verspätung hat er und wie viel Verspätung hat er nicht. Ja. Und kann daraufhin seine dispositiven Entscheidungen treffen. Das macht er nicht alleine. Da gibt es dann Disponenten, die das für einen größeren Bereich auch koordinieren. Ja. Und steuert daraufhin seine Stellwerke, das können durchaus mehrere sein, die zu seinem Bereich gehören. Ja. Ja, da müssen wir mal mit der Bahn reden. Das müssen wir uns irgendwann mal angucken. Das ist äußerst spannend. Das glaube also, ich sofort, ja. Auch spannend zu berichten. Da ja. muss die Bahn mal auf dich zukommen. Ja, das denke ich auch. Da müssen wir irgendwas einfädeln. Okay, ich denke, wir haben bestimmt irgendwas vergessen. Das Problem ist, dass uns das jetzt natürlich nicht einfällt. Garantiert. Das ist ein sehr umfangreiches Thema mit vielen Details. Ja, ich denke, wir haben aber schon einen ganz guten Eindruck gegeben. Also ich habe jedenfalls viel gelernt, obwohl ich mich vorher natürlich schon ein bisschen damit beschäftigt habe. Muss vielleicht noch zusagen, Ehre wem Ehre gebührt. Ne? Also die Tatsache, dass es hier alles so schön strukturiert ist, das war dein Job. Du hast das wirklich klasse aufbereitet. Ich hatte so eine wilde Fragenstruktur mit 1000 Stichworten und du hast das echt in eine coole Form gebracht, wo auch so ein bisschen roter Faden drin ist. Ja, ich denke, das ist da auch notwendig, eben von der groben Art, wie überhaupt Züge sich bewegen, bis hin zu den technischen Details. Ja. Da verzettelt man sich sonst leicht. Genau, genau. Und so sind wir da ganz gut durchgekommen, denke ich. Frei. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Mitmachen. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Ciao. Tschüss. So, das war's mal wieder. Schönes, ausführliches Gespräch und danke an Oliver nochmal, dass sich Zeit dafür genommen hat und wie üblich bei euch danke fürs Zuhören. Nächste Episode, gleiches Thema, andere Perspektive, nicht so stark auf die Sicherungstechnik bezogen, sondern ganz allgemein auf Lokfahren. Da ist natürlich so, dass der primäre Effekt schon darin lag, dass ich mal mitfahren durfte, aber ich finde es trotzdem spannend anzuhören. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Had a love for this old land, love for things that grow, things to mold, things that stand. Though today this love has left her with empty pockets and no time, she struggles hard to make ends meet and wonders why. She's been working on this farm for so goddamn long. Been longing for a change, can't do it alone. Though I'm happy with the effort put forth by her kin. When the time comes to work, she'll give it all she's worth for the farm. Off the beaten path. If he weren't drunk, he might notice. And I don't think he'd laugh at all the problems that were caused. And the time that's been tossed out the window, not to grow but to be lost. He's been working on this farm for so goddamn long. He's not ready for change, though it's already begun. When the old man cashes in, leave the chosen song. We ain't gonna take the time now, might as well pack up and run. Cause when you're tired of what you do, you can't help but be sick and tired of being you. Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative 3.0 Lizenz. Das bedeutet, der Inhalt kann für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden. Änderungen sind nicht erlaubt. Und die Quelle, also omegataupodcast.net, muss immer angegeben werden. Weitere Details unter creativecommons.org. Die Musik ist vom PodSafe Music Network unter music.podshow.com. Omega Tau findet sich im Internet unter omegataupodcast.net sowie auf Facebook und auf Twitter als @omegataupodcast. Wir freuen uns über jede Art von Feedback, entweder als Kommentar auf der Webseite, mittels E-Mail an feedback@omegataupodcast.net, als selbst aufgenommenes MP3